Ja, ich würde sagen, dann fange ich jetzt einfach mal an, oder? Also, ich möchte heute im ersten Teil meines Referats, im ersten kürzeren Teil meines Referats ein paar Ausführungen zum Thema machen, was ist eigentlich Meinungsfreiheit? Was hat man eigentlich davon, dass es diese Freiheit gibt und wie wird die eigentlich heutzutage von wem wahrgenommen? Der Hauptteil meines Referats soll dann allerdings sich mit dem befassen, was der auch der Titel der Veranstaltung ist, demokratische Öffentlichkeit. Das heißt, wie berichten eigentlich Presse, Funk und Fernsehen über die politischen Ereignisse und Handlungen in unserem Lande? Welche Meinungen werden da verbreitet und welches Interesse, welche Absicht wird eigentlich damit bedient und befriedigt mit der Art und Weise, wie die Presse berichtet und was sie den Leuten so als Auffassung über die Welt vermittelt und unter die Leute bringt. Der Ausgangspunkt, das steht ja auch in dem kleinen Einleitungspapier, der Ausgangspunkt der Überlegung zu diesem Referat war erstmal der Sachverhalt, dass es im Zusammenhang mit diesem sogenannten Karikaturenstreit wieder einmal dass es im Ausgangspunkt, dass es über im Zusammenhang mit diesem Karikaturenstreit ein Selbstlob der hiesigen Öffentlichkeit gab, die als ganz besonderes Charakteristikum unseres Gemeinwesens eben die Existenz dieser Meinungsfreiheit hervorgehoben hat und das auch noch in der Weise zu sagen, das ist das besondere Gütesiegel der Demokratie, das unterscheidet sie von anderen Herrschaftsformen und es wäre eigentlich angebracht, dass andere Herrschaften, andere Staaten sich unseren Sitten und Gebräuchen in dieser Frage anschließen. Dieses Urteil kommt erstmal vollkommen ohne die Beantwortung der Frage aus, warum eigentlich Meinungsfreiheit so wichtig und gut sein soll. Das einzige Argument dafür, dass sie gut ist, ist, dass sie woanders nicht gibt. Das schien mir doch ein bisschen dürftige Begründung dafür zu sein, warum man was gut finden soll, dass es woanders nicht existiert. Also erstmal, wie gesagt, die Frage, was ist Meinungsfreiheit eigentlich überhaupt und warum genießt sie eigentlich in unserem Land so einen so hohen Ruf, einen so guten Ruf. Wenn man das mal ganz schlicht beginnt mit der Überlegung, wozu ist Meinungsfreiheit eigentlich gut, dann muss man sagen, jemand, der eine Meinung hat und sie äußert, hat erstmal kein Bedürfnis danach, dies zu dürfen. Er will kein Recht darauf haben, seine Meinung frei zu äußern, sondern er will diese Meinung äußern, er will das tun. Dazu braucht er keine Erlaubnis von irgendeiner Instanz. Sein Interesse richtet sich ja auf das, was er inhaltlich sagen will. Er richtet sich nicht darauf, dass er irgendwas sagen will, sondern auf das Konkrete, was er zu sagen hat. Das will er seinem Gegenüber, seinen Gesprächspartnern mitteilen, ein Urteil, seine Auffassung über eine Sache verbreiten. Mit der Zielsetzung, andere damit zu konfrontieren, sie aufzufordern, sich damit auseinanderzusetzen, Zustimmung oder Ablehnung zu ernten und im Ergebnis dann entweder über eine theoretische Sache ein Urteil zu fällen, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen oder einen praktischen Zweck, sich in einem praktischen Zweck einig zu werden und zu sagen, den nehmen wir uns jetzt gemeinsam vor. Das tut man sowieso, dazu braucht man keine Erlaubnis. Und insofern ist es schon merkwürdig, wenn die Tatsache, dass man das darf, für eine großartige Sache gehalten wird. Andererseits weiß man natürlich auch, wo das herkommt, dass das für eine großartige Sache gehalten wird. Das ist lieb von dir, ich habe das natürlich wiedergefunden. Das kommt daher, dass eben eine politische Herrschaft, eine Obrigkeit das Äußern von Meinungen verbietet, also den Leuten, die in ihrem Herrschaftsbereich leben, untersagt, eben dies zu tun, sich frei über ihre Auffassungen und Interessen auseinanderzusetzen. Und die Forderung nach Meinungsfreiheit richtet eben an diese Herrschaft den Antrag, statt die Meinungsäußerung zu verbieten, sollte sie sie gefälligst oder möglichst erlauben. Und der Ausgangspunkt dieses Anspruchs, dieser Forderung an die Herrschaft, zeigt eigentlich schon die Widersprüchlichkeit dieser Forderung. Weil das, was eine politische Obrigkeit verbietet, wenn sie das Äußern von Meinungen verbietet, ist ja nicht die Äußerung von Zustimmung zu ihr. Das darf man unter jeder Herrschaft, auch unter der despotischsten, darf man Hurra schreien. Sondern was die Herrschaft verbietet, ist Kritik. Und das Interesse, was jemand hat, wenn er sagt, ich will meine Meinung frei äußern, ist ja auch dann genau das, nämlich Kritik zu äußern, etwas sagen zu dürfen, was sich in welcher Weise auch immer kritisch mit den Verhältnissen auseinandersetzt, in denen man lebt, mit denen man es zu tun bekommt. Kritisch eben mit genau den politischen und gesellschaftlichen Zuständen, über die die Herrschaft regiert. Und das Ergebnis dessen, wenn eine politische Herrschaft wie die Demokratie dieser Forderung nachgibt, ist dann eben auch entsprechend. Man bekommt ein Recht auf Kritik, aber damit ist für den Inhalt der Kritik noch gar nichts gewonnen. Man darf sie äußern. Und das Äußern ist jetzt abhängig gemacht eben von einer Lizenz, von einer Genehmigung durch genau die Institution, die man ja mit seinen Äußerungen kritisch, mit diesen seinen Äußerungen kritisch kommen will. Also man ist unzufrieden inhaltlich, sachlich mit den Maßnahmen, mit den Zuständen, in denen man lebt. Diese Unzufriedenheit will man äußern und das Ergebnis der Einrichtung von Meinungsfreiheit ist, dass man tatsächlich von der politischen Herrschaft die Erlaubnis bekommt, das zu tun. Und jeder weiß, eine Instanz, die etwas erlauben kann, kann das eben auch verbieten. Von ihrer Lizenz, von ihrer Genehmigung hängt es also ab sofort ab, wie diese Betätigung der Meinungsfreiheit dann stattfinden darf. Die politische Gewalt erlaubt das freie Meinen und setzt deswegen auch die Grenzen für das, was unter das freie Meinen fällt und was nicht. In der Wahrnehmung dieser Freiheit macht man sich von dieser Erlaubnis abhängig. Und dabei bleibt es aber nicht. Weil der Witz an der freien Meinungsäußerung ist ja, dass jeder seine Meinung frei äußern darf. Alle Auffassungen, alle Standpunkte, alle geäußerten Interessen sind als Meinung gleichberechtigt, gleichgültig, vollkommen egal, in welchem praktischen Verhältnis diese Interessen zueinander stehen. Die Meinung eines Arbeitgebers, der sagt, ich will, dass das Kündigungsschutzgesetz abgeschafft wird, weil das hindert mich am freien Einstellen und Ausstellen, ist genauso gültig als Meinung wie die Meinung des Arbeitnehmers, der sagt, das passt mir aber nicht, weil dann wird mein Leben ja noch unkalkulierbarer, als es eh schon ist. Diese beiden Standpunkte, diese beiden Interessen, die sich in der Sache praktisch gegensätzlich zueinander verhalten, stehen als Meinung gleichgültig nebeneinander. Und die Frage, welche Meinung gilt denn jetzt eigentlich, wessen Auffassung, wessen Interesse ist denn jetzt eigentlich, hat denn jetzt eigentlich die Chance, gesellschaftliche Realität zu werden, ein wirkliches praktisches Interesse, als wirkliches praktisches Interesse gültig zu werden, ist gar nicht in die Hand derer gelegt, die diese Meinung haben, sondern diese Entscheidung obliegt dann wieder genau der politischen Gewalt, die praktisch in Form von Gesetzen vorschreibt und definiert, welches Interesse wie weit praktisch gilt und welches Interesse sich an den anderen an welcher Stelle unterzuordnen hat. Wenn die politische Herrschaft also Meinungsfreiheit gewährt, dann verlangt sie im gleichen Atemzug von den Gesellschaftsmitgliedern, dass sie alle Interessen, alle praktischen Anliegen, die sie haben, tatsächlich auf eine bloße Meinung herunterbringen. Dass sie eine Trennung vornehmen zwischen der Frage, was denke ich über die Sache, was denke ich über die gesellschaftlichen Verhältnisse und welche gesellschaftlichen Verhältnisse gelten eigentlich. Die Geltung der gesellschaftlichen Verhältnisse fällt in die Zuständigkeit des politischen Machthabers, des Parlaments und der Regierung. Die Auffassung darüber, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, fällt in das Recht des Bürgers auf Meinung. Und gleichzeitig hat er sich dann eben den Verfahren, den Maßnahmen zu fügen, die ihm gesetzlich vorschreiben, ob er seine Meinung in die praktische Tat umsetzen kann oder nicht. Und zweitens, und das ist ja auch das Merkwürdige daran, wenn in einer Gesellschaft ein Recht auf freie Meinungsäußerung als Dauereinrichtung existiert, gehen offenbar tut mir leid, ich habe schon angefangen, aber gehen offenbar alle Beteiligten, und zwar sowohl die Regierenden wie die Regierten, davon aus, dass es dauerhaft Gründe für Kritik gibt, dass es dauerhaft Gründe für Unzufriedenheit der Bürger mit den Maßnahmen des Staates gibt, dass diese Unzufriedenheit nie aus der Welt geräumt wird, abgeschafft wird, sondern dass quasi einerseits von Seiten der politischen Herrschaft lauter Gründe für Unzufriedenheit geschaffen werden. Zweitens, die Bürger auch unzufrieden sind, auch Kritik haben. Und drittens, diese Kritik dann die Form der theoretischen Stellung zu den gesellschaftlichen Lebenslagen bekommt, denen sie praktisch unterworfen sind. Es stellt sich also die Frage, was eigentlich beide Seiten von dieser Meinungsfreiheit haben, die hierzulande gewährt ist. Die Bürger haben, wie gesagt, dieses Recht auf Kritik unter Beachtung des Umstands, dass die praktische Umsetzung dieser Kritik nicht in ihre Zuständigkeit fällt. Die politische Gewalt, ja, was die das davon hat, warum die das macht, das soll die Beantwortung dieser Frage soll jetzt das Ergebnis dessen sein, was ich im Folgenden über die tatsächlich praktizierte Meinungsfreiheit versuchen will zu erläutern. Vom Standpunkt der Bürger, vom Standpunkt der Leute, deren Interessen und materiellen Bedürfnisse dauernd beschädigt werden, ist der Antrag auf Meinungsfreiheit als Recht der Kritik ein ziemlich bescheidener Antrag. Vom Standpunkt der politischen Herrschaft, das muss man aber auch nicht verschweigen, ist die Genehmigung der Kritik natürlich auch nicht einfach, im Ursprung jedenfalls, eine freudig gewährte Angelegenheit, sondern offenbar hält die politische Gewalt, halten die politisch Zuständigen es für nützlich und notwendig, wenn sie schon dauernd ihren Bürgern Sachen einbrocken, die diese nicht mögen, denen dann wenigstens die Möglichkeit zu geben, sich theoretisch kritisch dazu zu stellen. Um für diejenigen, die jetzt eben nochmal neu dazugekommen sind, nochmal kurz zu sagen, was ich eben erläutern wollte. Ich wollte in diesem ersten Punkt, der damit auch dann schon zu Ende ist, erstmal darüber sagen, was Meinungsfreiheit eigentlich überhaupt ist und was man eigentlich davon hat als normaler Mensch, dass es die hierzulande gibt. Ich werde auf die Argumente im ersten Teil, im zweiten Teil an entsprechenden Punkten nochmal zurückkommen. Und dann kann man ja dann nochmal einsteigen, wenn da was unklar ist. Das gilt sowieso, also wenn Sie Fragen, wenn Sie Einwände haben gegen irgendwas, was ich hier erzähle, dann melden Sie sich jederzeit zu Wort. Ich muss nicht meinen ganzen Vortrag erst zu Ende führen, bis dann eine politische Diskussion darüber anfangen kann. Wenn man sich jetzt mal die Praxis der Meinungsfreiheit in unserem Land und nicht nur in unserem anschaut, dann fällt daran Folgendes auf. Es ist ja gar nicht so, dass die allermeisten Bürger dauernd in der Öffentlichkeit sich zusammenrotten, diskutieren, demonstrieren, Proteste artikulieren, sich beschweren über alles Mögliche öffentlich. Kritisiert und sich beschwert wird in aller Regel von den allermeisten Leuten in der Kantine oder am Stammtisch. Ansonsten wissen die meisten Leute ganz gut, an welcher Stelle sie lieber die Klappe halten und nicht so sehr mit ihrer Meinung vortreten, wenn es ihnen nämlich praktisch Schaden bringen kann, dass sie das tun, am Arbeitsplatz oder sonst wo. Wenn hierzulande von aktiver Wahrnehmung der Meinungsfreiheit die Rede ist, dann sind meistens gar nicht die Bürger gemeint, die das tun. Es sind, wie gesagt, eher die Ausnahmen, wie kürzlich die Montagsdemos. Sondern es ist die Presse, es sind die Organe der öffentlichen Meinungsäußerung in Form von Presse, Funk und Fernsehen, die Medien, die dieses Recht wahrnehmen, die dieses Recht aktiv betätigen, die die freien Meinungen in die Welt setzen, die in unserer Gesellschaft so vorherrschen. Wenn man also wissen will, worin eigentlich die praktische Wirkungsweise der Meinungsfreiheit besteht, worin die eigentlich ihr in Anführungsstrichen Nutzen für die hiesige Gesellschaftsordnung liegt, dann muss man sich den Inhalt der Meinungen mal anschauen, die von der Presse so verbreitet werden. Da muss man sich einfach mal angucken, ja, was erzählt denn die Presse, was erzählen denn die Medien so im Großen und Ganzen, von Ausnahmen selbstverständlich abgesehen, kleine Abweicher in dieser Frage gibt es natürlich. Was sagt eigentlich, was teilt eigentlich die freie Presse in ihrer Wahrnehmung der Meinungsfreiheit den Bürgern über die gesellschaftlichen Verhältnisse in dieser Gesellschaft mit? Wie übt sie ihr Recht auf Kritik aus und welche Sorte Kritik an der Politik ist eigentlich hierzulande verbreitet? Ich möchte das machen an der Berichterstattung über ein paar zentrale Entscheidungen der Politik, die in der letzten Zeit gefallen sind. Eine dieser zentralen Entscheidungen ist ja, wie ihr alle wisst, die Anfang dieser Woche bzw. Ende letzter Woche gefallene Entscheidung zur Mehrwertsteuererhöhung, die in der Presse breiten Raum gefunden hat. Eine andere Abteilung dieser Entscheidung betrifft Hartz IV, also die von der Politik verlautbarte Notwendigkeit, die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Langzeitarbeitslosigkeit ergriffen worden sind, noch ein wenig zu verschärfen. Die Presse lobt sich selbst dafür, dass sie objektiv und neutral berichtet, dass sie in ihrer Darstellung der Sachlagen, die sie so behandelt, Fakten, also bloße Berichterstattung und Kommentar trennt. Der redaktionelle Teil, so soll man sich das denken, ist dann sowas bloß wie eine Ansammlung von Tatsachenbehauptungen und die eigentliche Meinung kommt dann erst im Kommentar. Dort geben erst die Subjekte, deswegen sind diese Artikel dann ja auch immer namentlich gekennzeichnet, dort geben erst Individuen, Subjekte zum Besten, was sie als ganz besondere Personen von diesen politischen Ereignissen halten. Ich halte von dieser Unterscheidung nichts, und zwar aus folgendem Grund. Jeder, der irgendeinen Sachverhalt halbwegs zusammenhängend darstellt, berichtet nicht einfach zusammenhanglos nacheinander irgendwelche Tatsachen. Das tut auch die Presse nicht. Jede Zeitung, und das geben die Presseleute auch durchaus freimütig zu, verfolgen ein Ziel, ein Informationszweck, wenn Sie ein Thema auch im redaktionellen Teil in einer ganz bestimmten Art und Weise aufbereiten. Sie haben Gründe dafür, warum Sie bestimmte Seiten eines Ereignisses betonen, bestimmte Wörter wählen, um Gegenstände zu bezeichnen, bestimmte Abteilungen eines Ereignisses oder einer Entscheidung in den Vordergrund stellen und andere zurückstellen. Mit Ihrer Faktendarstellung, wie Sie es nennen, geben Sie nicht einfach ein objektives Bild der Sache, sondern präsentieren die Sache Ihrem Leser so, wie Sie meinen, dass der Leser sie sehen soll. Und dass das so ist, das möchte ich erstmal im ersten Punkt erstmal erläutern, an der Darstellung dieser Steuererhöhung durch die Süddeutsche Zeitung, unverdächtig ein tendenziöses Blatt zu sein, eine seriöse überregionale Zeitung. Die hat die Entscheidung zur Mehrwertsteuererhöhung unter die Schlagzeile, unter die Hauptschlagzeile gestellt. Jetzt am Wochenende, Merkel, Doppelpunkt, Sparen tut weh. Diese Hauptschlagzeile hat sie ergänzt mit einem Interview mit der Bundeskanzlerin zum Thema, einem ganzseitigen Interview, wo Frau Merkel dann nochmal ausführlichst darstellen darf, wie sie die Sache sieht und warum diese Mehrwertsteuererhöhung notwendig ist. Und die Botschaft dieses Interviews fasst die Süddeutsche Zeitung in der Unterschlagzeile nochmal zusammen, in dem Satz, die Regierungschefin verteidigt ihren Kurs, den Haushalt durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer zu sanieren. Was ist die Botschaft, die die SZ vermittelt, wenn sie den Artikel zur Steuererhöhung übertitelt, Merkel Doppelpunkt, Sparen tut weh? Diese Aussage der Kanzlerin hält diese Zeitung offenbar so für so wichtig und so entscheidend, für so zentral, bezogen auf die Frage, worum es da geht, dass sie sie zum geistigen Leitfaden ihrer ganzen Berichterstattung macht. Warum und wieso? Was ist also der Informationswert dieser Schlagzeile? Der Informationswert dieser Schlagzeile ist sicherlich nicht daran, dass eine Frau namens Merkel diesen Satz gesagt hat, sondern der Informationswert dieses Satzes liegt darin, dass diese Frau eben Bundeskanzlerin ist, Regierungschefin, dass also jeder weiß, dass wenn sie einen solchen Satz sagt, das keine bloße Meinung ist. Weil, wenn eine Regierungschefin einen solchen Satz sagt, sparen tut weh, jeder weiß, das ist eine Ankündigung, das benennt eine praktische Maßnahme in bestimmter Weise, da komme ich schon noch drauf, in bestimmter Weise eine praktische Maßnahme, die die Politik macht und vorhat, kündigt den Bürgern also an, Folgendes kommt auf euch zu, liebe Leute. Die Ankündigung einer praktischen Entscheidung, der die anderen, die sie lesen, unterworfen sind, deren Wirkung sie sich nicht entziehen können, wenn ein Steuerbeschluss fällt, werden die Preise hochgesetzt und diejenigen, die die Waren kaufen, müssen diese Preise zahlen, ist eine Maßnahme, die jeden in der Gesellschaft auf die eine oder andere Weise praktisch betrifft. Und deswegen ist es auch wichtig, wie die Kanzlerin diese Maßnahme ankündigt, wie sie den Leuten ihre Betroffenheit nahebringt. Und genau das sieht die Süddeutsche genau so und deswegen schreibt sie diesen Satz über ihren Artikel. Daran kann man schon mal so viel sehen. Inhaltlich mag es ja sein, dass alle Meinungen gleichgültig sind. Praktisch ist es natürlich so, dass überhaupt nicht alle Meinungen gleichgültig sind, sondern die tatsächliche Gültigkeit einer Meinung, das tatsächliche Interesse, dass eine Meinung auf sich ziehen kann, abhängt von der politischen oder ökonomischen Stellung desjenigen, der diese Meinung von sich gibt. Die Meinung des Präsidenten des Arbeitgeberverbandes ist deswegen viel entscheidender, viel interessanter, viel maßgebender als die Meinung eines x-beliebigen Bandarbeiters, weil der x-beliebige Bandarbeiter über keinerlei gesellschaftliche, ökonomische oder politische Machtmittel verfügt, um seine subjektive Meinung in die Tat umzusetzen, ganz im Unterschied zu einem Präsidenten eines Arbeitgeberverbandes, eines Verbandes also von Leuten, die über die Produktionsmittel verfügen und deswegen die Entscheidungsgewalt darüber haben, ob Leute eingestellt oder ausgestellt werden. Das Gewicht einer Aussage verdankt sich der Machtposition des Menschen, der diese Aussage macht. Und das ist eine sehr folgerichtige Konsequenz aus der Tatsache, dass die Meinungen ihrem Inhalt nach alle gleichgültig sind. Dann kann der blödeste Inhalt durch die Stellung dessen, der es äußert, geadelt werden. Und die beste Einsicht zählt nichts, wenn derjenige, der sie von sich gibt, in dieser Gesellschaft nichts zu sagen hat. Und das ist auch der Grund dafür, warum dann der Frau Merkel eine ganze Seite eingeräumt wird, wo sie in einem Interview ausführlichst darstellen darf, was sie alles zum Thema Mehrwertsteuererhöhung und weitere Belastungen, die auf den Bürger zukommen, wie es so schön heißt, zu sagen hat. Das ist die Art und Weise, wie es in der Demokratie Personenkult gibt. Personenkult nämlich eben in dieser Art und Weise, dass die Person, die ihre Wichtigkeit aus ihrem Amt nimmt und die Bedeutung des Amts steht und fällt mit der Frage, über wie viele Lebensschicksale, über wie viele Lebenslagen kann eigentlich ein Mensch verfügen, wenn er Entscheidungen trifft. Betreffen seine Entscheidungen, betrifft seine sogenannte Verantwortung bloß ihn persönlich und seinen engen Umkreis oder betrifft diese Verantwortung gleich einen ganzen Wirtschaftsstandort oder ein ganzes politisches Gemeinwesen. So, was teilt jetzt der Satz Merkel, sparen tut weh, dem Bürger eigentlich mit? Erstens wird ihm mitgeteilt, was auf ihn zukommt. Und das ist gleichbedeutend damit, worauf er sich einstellen muss. Das sagt übrigens die Presse auch durchaus so, dass sie es als ihre Informationsaufgabe ansieht, dem Bürger mitzuteilen, worauf er sich einzustellen hat. Das sich auf etwas einstellen, ja, das ist eine eigentümliche Angelegenheit. Das gibt nämlich zu, dass die Verhältnisse, auf die man sich einstellt, dass man die nicht in der Hand hat, dass das Bedingungen sind, die einem den Entscheidungsrahmen vorgeben, den man überhaupt hat. Und das Einstellen ist dann die subjektive Freiheit, mit diesen Bedingungen je nach Sachlage so oder so umzugehen. Die Presse lebt hier in ihrer ganzen Berichterstattung eben davon, dass der normale Mensch hierzulande für seine eigenen Lebensverhältnisse praktisch unzuständig ist. Er ist in jeder Lebensregung von den Entscheidungen der Politik abhängig. Wie viel Geld er im Geldbeutel hat, entscheidet nicht er, sondern in diesem konkreten Fall eben das Parlament, die über eine Mehrwertsteuererhöhung für die Steigerung von Preisen sorgt. Und die Presse rechnet auch gerne gleich aus, was das für die Preise welcher Produkte wahrscheinlich heißt und gibt damit dem Menschen, der die Zeitung liest, so etwas wie einen praktischen Anhaltspunkt, wie er sich dann im nächsten Jahr seinen Geldbeutel einteilen kann. Dass er sich nicht auf den gleichen Standpunkt stellen kann wie die Regierung, wenn ich Geld brauche, hole ich mir das einfach irgendwo anders, das liegt nun einfach schlicht und einfach daran, dass er ja nicht die Steuerhoheit hat, sondern die Politik und er mit seinem Einkommen eben für diese Steuerhoheit zu zahlen hat. Und damit ist auch schon so viel klar, dass die Leute in der Tat lauter Gründe für Unzufriedenheit haben. Sind nämlich schlicht und einfach und gar nicht weiter verwunderlich, das weiß auch jeder. Und das spricht die Frau Merkel übrigens sogar noch aus in ihrer Schlagzeile, sparen tut weh. Damit meint sie ja nicht, sparen tut ihr weh oder dem Parlament, sondern sie meint, sie weiß, dass der Staat spart, heißt nicht, der Staat spart, sondern der Staat erhöht seine Einnahmen, die Leute müssen sparen und das tut ihnen weh. Also, Frau Merkel, und das findet die SZ bemerkenswert und berichtenswert, gibt offen zu, bekennt sich dazu, ja, liebe Leute, wir sind uns bewusst, die Maßnahmen, die wir ergreifen, treffen euch, kürzen euren verfügbaren Geldrahmen, das ist uns vollkommen klar. Und diese Maßnahme ergreifen wir in vollem Bewusstsein davon, dass ihr lauter Gründe dafür habt, mit dieser Maßnahme nicht einverstanden zu sein. Merkel verbietet also überhaupt nicht Kritik an ihrer Maßnahme, ganz im Gegenteil. Sie gesteht dem Bürger das Recht zu sagen, das passt mir jetzt aber überhaupt nicht in den Kram, was die Regierung dort beschlossen hat. Das ist die zweite Abteilung des Sich-auf-etwas-Einstellens. Das Einstellen nach der praktischen Seite hin ist ja erstmal eine praktische Notwendigkeit, für die es eigentlich ziemlich egal ist, was man jetzt über diese Maßnahme denkt. Das muss man halt machen. Wenn die Preise steigen, muss man halt seinen Geldbeutel neu einteilen. Die Seite Einstellung, um der es der Presse geht, das macht sowieso jeder für sich und das ist unterstellt. Die Einstellung, die die Presse meint, um die sich die Presse kümmert, ist die geistige, die theoretische Einstellung zur politischen Maßnahme. Die Leute ärgern sich über das, was die Politik tut, und aus diesem Ärger folgt das Interesse, das Bedürfnis, darüber aufgeklärt zu werden, warum ihnen die Obrigkeit so mitspielt, wie sie das tut. Man will erfahren als Bürger, warum machen die das? Das ist ja auch erstmal gar keine unvernünftige Frage. Wenn einem jemand das Leben schwer macht, möchte man ja schon die Gründe kennen, die Interessen kennen, die dahinterstehen, die der Grund dafür sind, warum einem diese Maßnahme zugemutet wird. Und in diesem Bedürfnis, eine Begründung zu bekommen für die Schädigung, die man erleidet, lässt die Presse den Bürger überhaupt nicht allein, ganz im Gegenteil. Die Presse ist überhaupt von morgens bis abends mit gar nichts anderem beschäftigt, als dem Bürger Begründungen dafür anzubieten, warum das, was die Politik macht, so gemacht wird, wie es gemacht wird. Begründungen allerdings, und das ist das Interessante daran, die, so meine These, darauf zielen, ein Einverständnis des Bürgers, ein theoretisches Einverständnis des Bürgers mit Maßnahmen herbeizuargumentieren, die ihm praktisch das Leben schwer machen. Denn so viel ist ja klar. Letztlich hängt ja von der Frage, ob den Leuten diese Begründung einleuchten oder nicht, schon wieder überhaupt nichts ab. Die Maßnahme ist entschieden, die Maßnahme ist ergriffen. Die Politik sagt, warum sie das für notwendig hält. Der Mensch kann das einleuchten finden oder auch absoluten Quatsch. Aber egal, wie er das findet, die Maßnahme hat er so oder so zu ertragen. Genau das aber darf sich der Bürger hierzulande gedanklich aussuchen. Er darf sich allen Ernstes gedanklich aussuchen, ob er das, was die Regierung macht, gut findet oder schlecht. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dem, was ist die Leistung der Meinungsfreiheit. Man darf das, was die Regierung macht, gut oder schlecht finden, und zwar ganz getrennt davon und gerade auf der Grundlage dessen, dass man gegen sie praktisch nichts in der Hand hat. Die praktische Unterwerfung unter die Maßnahme wird ergänzt durch die theoretische Kritik, die sich subjektiv zu dieser Maßnahme stellt und sich Gesichtspunkte überlegt, unter denen man sie billigt, und Gesichtspunkte überlegt, unter denen man sie ablehnt. Also schauen wir uns die Begründungen mal an, die dem normalen Zeitungsleser so für die politischen Maßnahmen geboten werden. Die Begründung der Frau Merkel, die von der SZ erstmal so wiedergegeben wird, heißt: Die Mehrwertsteuer ist nötig, weil der Haushalt saniert werden muss. Wenn man das jetzt mal als wissenschaftliche Aussage nimmt, was es natürlich in dem Sinne nicht ist, dann handelt es sich bei dieser Aussage der Sache nach genommen eine Tautologie. Im Grunde sagt Frau Merkel bloß, wir brauchen Geld, weil uns Geld fehlt und deswegen holen wir es uns. Haushaltssanierung, wenn man in die Sache nicht theoretisch weiter einsteigt, und das tut ja die SZ nicht, die ist ja auch keine Zeitung, die irgendwas wissenschaftlich zu analysieren hat. Haushaltssanierung sagt ja bloß, im Staatshaushalt klafft ein Loch, das muss gestopft werden, dafür gibt es zwei mögliche Quellen, das erste sind Steuern, das zweite sind Schulden, wir haben uns für Steuern entschieden. Das Einzige, was Frau Merkel tut, ist, dass sie das Interesse, dass der Staat mehr Einnahmen hat, einen neuen Namen gibt, nämlich Haushaltssanierung, und dieses Interesse damit quasi in die Form einer unausweichlichen Notwendigkeit und einem zu billigenden Gesichtspunkt überführt. Weil, das ist nämlich unterstellt, offenbar niemand gegen den Zweck Haushaltssanierung irgendetwas hat. Die Unterstellung bei der Berichterstattung der SZ, übrigens auch nicht notwendigerweise eine Leistung von ihr, aber ein durchgesetzter Standpunkt in der Gesellschaft inzwischen. Die Unterstellung ist, Haushaltssanierung ist ein guter Zweck, eine nützliche, eine vernünftige Zielsetzung. Und wenn der Staat diese nützliche und vernünftige Zielsetzung verfolgt, dann ist das ein einsichtiger Grund dafür, warum der Staat auch den Leuten Geld wegnehmen muss. So ist nochmal theoretisch klargestellt, wessen Interesse absoluten Vorrang hat. Das Interesse des Staates, seine Haushaltslöcher zu stopfen, hat absoluten Vorrang, weswegen der Haushalt der Bürger ein paar zusätzliche Löcher bekommt. Dem Bürger wird so ein Gesichtspunkt für die Billigung dieser Maßnahme angeboten. Wie gesagt, ein Gesichtspunkt, dem man sich keineswegs anschließen muss. Er kann durchaus auch sagen, er sieht die Sache anders, aber der Gesichtspunkt ist wichtig. Wenn man nämlich sagt, Haushaltssanierung ist ein guter, ein nützlicher, ein zu billigender Zweck, dann ist man weg von der Frage, was habe ich eigentlich davon, in welcher Weise schadet das mir und warum mutet die Politik mir das zu, und ist ganz bei der Frage, welche Möglichkeiten hat der Staat, seine Ziele, in diesem Fall Haushaltssanierung, umzusetzen. Und da hat er eben bloß zwei, eben entweder Verschuldung oder Steuern. Und in dieser Alternative kann man sich jetzt geistig herumbewegen, indem man eben sagt, entweder sagt, der Staat muss mehr sparen, dann müsste er die Steuern nicht erhöhen, oder er muss mehr Schulden machen, dann müsste er die Steuern auch nicht erhöhen. Man ist also ganz bei dem Thema, gelingt der Politik ihr Zweck, Haushaltssanierung? Und von der Beantwortung dieser Frage macht man dann theoretisch abhängig, ob man die Maßnahme als solche billigt oder nicht. Mit dieser Art, die Sache dem Leser vorstellig zu machen. Erstens, Frau Merkel wirbt um Verständnis für ihre Maßnahme beim Bürger. Sie bekennt sich dazu, dass sie weiß, dass der Mensch hart getroffen ist und sich ärgert. Zweitens, sie liefert eine Begründung für ihre Maßnahme mit einem allseits anerkannten Zweck der Politik, den niemand kritisieren kann. Ist eigentlich, streng genommen, die Meinungsbildung über diesen Gegenstand fertig. Damit sind nämlich alle Gesichtspunkte in der Welt, von denen aus man jetzt sich in der Frage herumbewegen kann, ob man das jetzt, wie die Politik das macht, Haushaltssanierung, billigen kann oder nicht. Und wie das geht, das will ich jetzt an dem Kommentar erläutern, den die SZ dann auf der Seite 4, das ist immer die Kommentarseite in der Süddeutschen, wie sie dieses Thema dann dort abhandelt. Erstens ist jetzt schon fertig das Urteil, die Politik hat ganz wichtige und notwendige und deswegen zu billigende Aufgaben zu erledigen. Eine dieser wichtigen und notwendigen Aufgaben heißt Haushaltssanierung, Und dass die wichtig und notwendig sind, weiß man deswegen, weil die Politik sie dazu erklärt. Das ist übrigens auch der einzige Grund, der in diesem Artikel dafür angegeben wird, dass Frau Merkel das eben sagt und die schließlich in diesem Gemeinwesen das Sagen hat. Damit ist schon eine kleine Verschiebung passiert. Jetzt ist nämlich nicht mehr die Frage, welche Probleme hat eigentlich der Bürger mit dem, was der Staat mit ihm macht, sondern das Thema ist, welche Probleme hat eigentlich die Politik, wenn sie sich anheischig macht, ihre Probleme zu lösen. Welche Schwierigkeiten hat die Politik beim Haushaltssanieren? Welche Gesichtspunkte spielen dabei eine Rolle? Und wie gut oder schlecht erledigt die Politik diese Aufgabe? Das ist jetzt das Thema, in dem sich der Kommentar zu dem Gegenstand rumschlägt. Die Kritik der SZ an der Mehrwertsteuererhöhung lautet folgendermaßen. Ich zitiere, die Belastungen, vor allem die höhere Mehrwertsteuer, werden im nächsten Jahr den Aufschwung beschädigen. So viel ist jetzt schon klar. Offen bleibt, wie stark der Dämpfer ausfallen wird. Die Bürger, die gerade dabei sind, wieder etwas mehr zu verbrauchen, stellen sich auf härtere Zeiten ein. Also, die SZ trennt die gute Absicht der Politik, Haushaltssanierung, von der konkreten Maßnahme. Haushaltssanierung gut, die Art und Weise, wie die Politik dieser Maßnahme nachkommt, ist problematisch. Der Grund dafür, dass es problematisch ist, ist erstens ein neuer allgemein anerkannt guter Zweck namens Aufschwung. Auch da unterstellt der Verfasser einfach, dass Aufschwung etwas ist, was alle prinzipiell für gut, notwendig, wichtig und unabweislich halten. Zitiert diesen neuen allgemein anerkannten politischen Zweck und sagt, der geht jetzt den Bach runter oder droht ein wenig den Bach runterzugehen, wenn der andere gute Zweck, Haushaltssanierung, auf diese Weise verfolgt wird. Sie sorgt sich also, die Zeitung, geistig um das Gelingen dessen, was die Politik zu tun hat und stellt fest, der Schreiber in seiner Kommentierung der Maßnahme, er könnte sich einen besseren Weg vorstellen, dieses Ziel zu erreichen als die aktuelle Politik. Der Kommentator schwingt sich sozusagen zum geistigen Richter über die Politik auf, stellt sich ideell auf den Standpunkt der Politik und sagt, ja, wenn ich jetzt da oben säße, würde ich die Sache anders machen. Zweitens kommt jetzt der Bürger in dieser Kritik auch schon wieder vor, allerdings in einer ganz eigentümlichen Art und Weise, nämlich als Bestandteil dieses Aufschwungs. Er ist jetzt mit den Löchern, die er demnächst in seinem Geldbeutel hat, das Thema, aber nicht in seiner Eigenschaft als geschädigtes privates Interesse, sondern in seiner Eigenschaft als Beiträger zur Konjunktur, weil er nichts mehr ausgeben kann. Deswegen fehlt die Kaufkraft und deswegen schadet das wiederum dem großen Ganzen, dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Bürger erfährt also auf diese Weise, wie er, unter welchem Gesichtspunkt sein Interesse überhaupt von Wichtigkeit und von Bedeutung ist, insofern sein Geld ausgeben ein Bestandteil des Gesamtsystems namens Wirtschaft ist, ist es ein zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Und das klagt die Presse theoretisch in ihrem Kommentar bei der Politik ein. Dann weiß man also, unter welchem Titel man sich bei der Politik beschweren darf. Einfach sagen, das passt mir nicht, weil ich habe dann weniger Geld, ist ein Argument, was nichts gilt. Sagen, das ist doch schlecht, dass ich weniger Geld habe, weil das schadet doch uns allen, weil ich habe dann keine Kaufkraft und kann nichts dazu beitragen, dass die Wirtschaft vorankommt. Auf diese Weise, als Beitrag zum Gelingen des großen Ganzen, ist das eigene Interesse im Wirtschaftssystem aufgehoben und bekommt ein Stück weit Recht. Der Maßstab der Politik, Aufschwung befördern, Haushalt sanieren, wird unterschrieben und der Gesichtspunkt eingeführt, dass Arbeitszeit, Löhne, Konsum sich danach einzuteilen haben, sich daran zu orientieren haben, ob sie diesen höheren Zwecken dienen. Und sofern sie das tun, wird ihnen auch theoretisch das Recht zugesprochen, sich auf die eigene Rolle im Wirtschaftsganzen zu berufen. Also, Trennung von Absicht und Maßnahme ist die erste Leistung. Die zweite ist, Verständnis und Verständnis werben für die Probleme, für das Dilemma, das die Politik hat, wenn sie solche Entscheidungen trifft. Übrigens muss man mal dazu sagen, die Politik hat überhaupt kein Dilemma. Sie hat nämlich die politische Hoheit und trifft ihre Maßnahmen ja ganz unbehelligt von irgendeinem praktischen Einwand und von irgendeiner praktischen Störung. Das einzige Dilemma, was sie der Sache nach tatsächlich hat, aber das hat nun wieder mit dem Bürger als solchem gar nichts zu tun, ist das, dass es eben tatsächlich keine Erfolgsgarantie für staatliche Haushaltspolitik gibt. Das würde aber die SZ nie und nimmer sagen. Sie beharrt sogar geradezu drauf, dass das, was die Politik macht, gelingen soll und gibt nur zu bedenken, dass das nicht so einfach ist. Zitat: Nun sind die Haushaltsnöte so groß, dass sich kein Finanzminister nur auf die Ausgabenseite bei der Konsolidierung beschränken könnte. Auch höhere Einnahmen dürfen kein Tabu sein. Der Schlüssel zur Sanierung des Haushalts ist jedoch Wirtschaftswachstum. Ja, woher der SZ-Schreiber das wohl wieder weiß? Die Titel, die er da zitiert, Wirtschaftswachstum, hat er ja schon wieder von der Politik abgekupfert, gar nicht selber als Maßstab und Gesichtspunkt erfunden. Das sagt ja die Politik jeden Tag selber, dass es ihr um Wirtschaftswachstum geht und dass sie das voranbringen will. Und die SZ wirbt im zweiten Schritt um Verständnis, dass es auch nicht so einfach ist, weil eben, wenn die Haushaltslöcher erstmal so groß geraten sind, wie sie schon sind, dann geht eben weder über mehr Verschuldung noch über mehr Steuern einfach das Loch zu stopfen. Das Einzige, was jetzt eigentlich noch kritikabel bleibt an dem, was die Politik da macht, ist eben die offene Frage, ob sie es erstens schafft, mit dieser Maßnahme die Ziele zu erreichen, die sie damit erreichen will, eben tatsächlich den Haushalt zu sanieren. Da kann man sich jetzt schon auf den Artikel im halben Jahr freuen, wo die Presse entdeckt, dass es natürlich wiederum nicht gelungen ist. Unfähigkeit, Versagen, Fehler allenthalben. Das ist vielleicht an der Art und Weise liegt, wie hierzulande gewirtschaftet wird, Geld eingenommen wird, Geld ausgegeben wird, dass staatliche Haushalte periodisch immer vor den Fragen stehen, wie sie stehen. Das liegt der SZ fern, sowas auch nur zu denken, sondern der Grund dafür, dass alles immer nicht so recht klappt, dass die Politik nie ganz so gelingt, wie sie selber behauptet, dass sie es wollte, der Grund dafür liegt immer daran, dass erstens die falschen Leute dran sind, die falsche Maßnahmen ergreifen, oder zweitens die Umstände, unter denen sie diese Maßnahmen ergreifen, schlechte Bedingungen für die Realisierung ihrer Zwecke sind. Was immer die politische Gewalt mit den Leuten anstellt, alle Mängel, alle Schäden darf man politischen Versäumnissen, politischen Fehlern, Irrtümern zur Last legen und nie dem Inhalt, nie den Zwecken, die die Politik beim Wirtschaften mit Geld und Kredit verfolgt. Der letzte Maßstab für erfolgreiche Politik ist deswegen aus der Sicht der Presse auch nicht einfach bloß der, dass die Politik gelingen soll. Sie soll nämlich bei diesem Gelingen auch noch ein zweites Kunststück vollbringen, nämlich das Vertrauen des Bürgers in die Politik zu erhalten. Drittes Zitat: Um den Schaden zu begrenzen, muss aber jetzt eines klar sein: keine Steuererhöhung mehr, auch keine endlose Diskussion darüber. Die Bürger müssen sich auf Konstanz in der Wirtschafts- und Finanzpolitik einstellen. Das ist also das, was man als Bürger von der Politik verlangen darf. Erstens, sie soll das machen, was sie sich selbst vorgenommen hat. Nicht heute Hü und morgen Hot sagen, endlos diskutieren statt handeln, sondern wenn sie sich was vornimmt, das dann auch tun. Zweitens soll sie dabei eine klare Linie verfolgen. Und drittens soll sie damit dem Bürger die Möglichkeit eröffnen, sich auf die Politik einzustellen, sich ihr vertrauensvoll anzuvertrauen, weil die da oben wissen ja, was sie vorhaben und setzen das auch konsequent um. Und dann weiß man, dass man Gründe dafür hat, sie in ihren Maßnahmen theoretisch zu unterstützen. Die Kritik an der Politik, die die SZ hier vorträgt, endet also dabei einzufordern, dass die Politik sich beim Regieren auch immer noch darum kümmert, dass das Vertrauen des Bürgers in die Politik erhalten bleibt. Und zwar auch und gerade dann und deshalb, weil Maßnahmen ergriffen werden, die die Leute ärgern, schädigen, materiell das Leben schwer machen. Entschuldigung. Ja? Was ist denn der Gedanke dahinter, dass Standfestigkeit Vertrauen bitte bringen soll? Also soll denn Standfestigkeit in einem, also bei diesen Maßnahmen dann Vertrauen der Bürger stärken? Also, das wäre doch sehr die Frage, wenn man eine Maßnahme nicht will. Die denken so, die sagen, also erstmal muss man, wenn man sich diese Frage beantworten will, die ist ja auch nicht ganz einfach, wenn man sich diese Frage beantworten will, muss man sich Folgendes klar machen. Der Artikel, und das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel für eine Sorte Argumentation, hat sich ja schon zu dem abstrakten Standpunkt vorgearbeitet. Gute Politik ist eine, der das gelingt, was sie sich selber vornimmt. Das ist ja für sich schon eine sehr merkwürdige Auffassung, ein sehr merkwürdiges Urteil über Politik. Da kommt ja in dem Sinne überhaupt kein politisches Interesse, überhaupt kein politisches Ziel der Sache nach mehr vor, sondern es wird nur noch gesagt, im Prinzip sind die Ziele, die die Politik hierzulande verfolgt, gut. Übrigens der Grund dafür, dass die Ziele, die die Politik hierzulande verfolgt, gut sind, löst sich letztens in die Antwort auf, weil es unsere sind. Ein anderer Grund wird dafür gar nicht angegeben. Aufschwung, Wirtschaftswachstum, Haushaltssanierung sind anerkannte Ziele und der einzige Grund dafür, der hier angegeben wird in den ganzen Artikeln, besteht darin zu sagen, weil die Politik selber sagt, dass sie das machen muss und weil sie selber Gründe dafür sagt, warum das notwendig ist. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, es ist ja ein kleiner Widerspruch der Sache nach, festzustellen, dass gerade Maßnahmen, die dafür sorgen, dass die Politik gelingt, Maßnahmen sind, die die Leute schädigt, die dieser Politik unterworfen sind, ihr Untertan sind und diesen Maßnahmen sich praktisch unterwerfen soll. Das Ideal, von dem aus die Presse argumentiert, ist aber, dass eigentlich das Gelingen der Politik identisch wäre mit oder identisch sein müsste mit dem Wohl des Bürgers. Jetzt haben Sie es ja gerade mit einer Sachlage zu tun, wo Sie selber sagen, das Gelingen der Politik geht einher mit oder macht sogar notwendig lauter schädigende Maßnahmen gegenüber dem Bürger. Also sind zwei widersprüchliche Sachen gleichzeitig behauptet. Erstens ist behauptet, das Gelingen der Politik ist eine Sache, die jeder Bürger wollen muss. Zweitens, dabei muss er zur Kenntnis nehmen, dass lauter Maßnahmen ergriffen werden, die sein Wohl überhaupt nicht voranbringen, sondern ganz im Gegenteil ihm das Leben schwer machen. Das soll er aber nun gerade akzeptieren. Dann kommt das Argument mit der Notwendigkeit, weil das der einzige Weg ist, um das Gemeinwesen aus der schwierigen Lage herauszuführen, in der wir uns alle befinden. Der Übergang auf Konstanz, Handlungsfähigkeit, Glaubwürdigkeit kommt aus dem Verlangen, dass die Politik immer beides machen soll. Erstens ihre eigenen Ziele zum Gelingen bringen, zweitens beim Bürger das Vertrauen stiften, dass das, was sie macht, richtig und gut ist, auch und gerade dann, wenn man selber eigentlich nur negative Folgen davon zu gewärtigen hat. Die Argumentation geht davon aus, dass da ein Gegensatz zwischen dem Interesse des Staates an Haushaltssanierung und dem Interesse des Bürgers, mit seinem Geld zurechtzukommen, existiert. Und dieser Gegensatz wird überhaupt nicht geleugnet, sondern dieser Gegensatz wird verwandelt in die Form, es ist notwendig, wird verwandelt in die Anforderung an die Politik für ihre Maßnahmen, um Vertrauen zu werben. So, wie wirbt man bei einem Menschen um Vertrauen für etwas, von dem man gleichzeitig sagt, guter Mann, da hast du aber gar nichts von, sondern ganz im Gegenteil. Man sagt ihm, diejenigen, die das machen, die wissen schon, was sie tun, weil sie haben nämlich Verantwortung fürs große Ganze. Und in dieser Verantwortung bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als das zu tun, was sie jetzt gerade tun. Und dann bleibt als Anspruch oder als kritischer Maßstab für den Bürger wirklich nur noch der Blick nach oben mit der inhaltsleeren Forderung, dann sollen sie das aber bitte schön auch konsequent durchziehen. Ja? Unterbrechen. Ich habe eine grundsätzliche Frage. Wird sich die Kritik des Bürgers, zum Beispiel an Merkels Maßnahme, in der Praxis auf die Politik als solche überhaupt aus? Ist die Kritik nicht zwecklos? Das ist jetzt überspitzt gesagt. Also sie bildet nur eine Meinungsäußerung der Bürger, aber ohne praktischen Nutzen. Ich wollte eigentlich was anderes erstmal sagen. Ich wollte auf den Punkt noch kommen, den Sie jetzt ansprechen, dann kann ich auch vorziehen. Ich wollte erstmal was anderes sagen. Ich wollte sagen, zunächst mal ist die Kritik, die da vorgetragen wird, eine, die selber gar nicht auf einen praktischen Nutzen zielt. Weil die Kritik hat ja ihren Inhalt, also die jetzt von der Presse verbreitet wird, die Kritik hat ihren Ausgangspunkt ja gar nicht in einem Interessensgegensatz, wo gesagt wird, die da oben entscheiden Folgendes, die Leute sind dagegen, deswegen gehen sie auf die Straße protestieren und sagen, lass das gefälligst. Da wäre sozusagen ein Gegensatz klar auf dem Tisch, da gibt es ein staatliches Interesse, sagen wir mal an Senkung der Zahlung an die Arbeitslosen und das Interesse der Arbeitslosen nicht noch weiter Kürzungen zu erfahren, und dann wäre der Gegensatz auf den Tisch, die Staatsgewalt, die sagt, das machen wir jetzt, und auf der anderen Seite die geschädigten Interessen, die sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Ne? Ein Beispiel dafür, wie sowas dann praktisch aussieht, sind ja die Proteste in Frankreich gewesen, wo tatsächlich dann mal Schüler, Studenten, Arbeiter auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, lieber Staat, so nicht, das lassen wir mit uns nicht machen, das nimmst du jetzt gefälligst zurück. Das ist eine Sorte Kritik, die tatsächlich Interesse gegen Interesse stellt. Die Sorte Kritik, von der ich hier geredet habe, ist so quasi ihrem ganzen Inhalt nach darauf berechnet, dass ein solcher Interessensgegensatz gar nicht erst aufkommt, beziehungsweise wo er existiert, sofort in die Frage überführt wird, machen die da oben auch das alles richtig, was sie wollen? Und da kommt der Bürger eben wirklich nur noch vor in seiner Eigenschaft als einer, und das kann man übrigens in der Art und Weise, wie die Bild-Zeitung das dann macht, dann noch deutlicher sehen als jetzt bei der etwas komplizierten Tour der SZ. Da kommt der Bürger überhaupt nur noch vor als einer, der meckern darf, und zwar meckern in seiner Eigenschaft als einer, der doch Teil dieses Gemeinwesens ist, also gerade nicht als einer, der im Gegensatz zu dem steht, was die Politik macht, sondern als einer, der ein berechtigtes Mitglied dieser Gemeinschaft ist und als solcher doch sagen dürfen muss, wieso ihm das nicht passt, was da gemacht wird. Ja, dann dient das ja nur der Bedürfnisbefriedigung des Bürgers. Was dient der Bedürfnisbefriedigung des Bürgers? Ja, die Kritik an der Politik. In dem letzten Fall, den ich jetzt gesagt habe, oder? Vorher. Also die Kritik, die einmal die Presse an der, die Kommentatoren der Presse an der Politik ausüben, ja, und und zweitens der Bürger, der vielleicht im Rahmen eines Leserbriefs oder wie auch immer Kritik übt? Ja, es kommt ja immer ein bisschen drauf an, welche. Ne? Wenn man als Leserbriefschreiber sich hinstellt und einen Brief an die SZ oder die FAZ oder auch die Bild-Zeitung schreibt und schreibt, ich als, was weiß ich, Facharbeiter finde das total unvernünftig, was die Regierenden da machen, weil so wird das so kommen, noch der Haushalt nie in Ordnung und so wird dort der Aufschwung, kommt der Aufschwung nie zustande. Der Mensch gibt mit der Art und Weise, wie er kritisiert, ja schon zu erkennen, dass er sich praktisch in die Politik gar nicht einmischen will. Er teilt ja denen da oben bloß mit, dass er ihre Gesichtspunkte voll und ganz teilt, wirft ihnen vor, dass sie diese Gesichtspunkte nicht richtig umsetzen und fordert sie dazu auf, in Zukunft beim Regieren ein bisschen umsichtiger mit ihren eigenen Zielsetzungen umzugehen. Jemand, der so kritisiert, dem liegt es total fern, der leugnet sogar streng genommen überhaupt, dass es zwischen seinem Interesse als geschädigten Bürger und der Politik überhaupt einen Gegensatz gibt. Weil er sagt, den bräuchte es ja gar nicht zu geben. Wenn ihr da oben alles richtig machen würdet, dann käme ich als kleiner Mann auch zurecht und dann wäre doch alles prima. Wenn ich nicht zurechtkomme, dann liegt es daran, dass ihr da oben einen Fehler macht. Und wer so argumentiert, wer der Politik so kommt, der beauftragt sie ja geistig gerade dazu, jetzt gerade wieder getrennt von ihm, aus eigener Machtvollkommenheit daraus eine andere Entscheidung zu treffen. Ne? Also insofern kann man dem Inhalt der Kritik schon ansehen, ob derjenige, der sie äußert, mit dieser Kritik tatsächlich darauf zielt, einen Gegensatz aufzumachen zwischen dem, was er will und dem, was die Politik mit ihm veranstaltet, oder ob es ihm wirklich bloß darum geht, der Politik mitzuteilen, dass er der Auffassung ist, und das heißt dann wirklich Meinung im schlechten Sinne, dass er der Auffassung ist, dass sie Versäumnisse begeht und sich das gefälligst auch das nächste Mal anders überlegen soll. Noch dazu eine Frage. Aber ändert der Bürger dann tatsächlich etwas in der Politik? Ich glaube nicht. Ja, so. Aus der Praxis gesprochen. Ja, aber mit der Art Kritik will er ja gar nichts ändern. Der will ja bloß, er sagt aber ja. Wozu dient das Ganze dann? Also noch Bedürfnisbefriedigung, wozu, psychologisch gesprochen. Ja und nein. Ich will mal sagen, wozu das vom Standpunkt der Herrschaft aus dient. Das geht ja aus der Schlagzeile von der SZ schon hervor. Die Politik weiß doch nicht nur, sondern sie teilt es auch doch jeden Tag mit, dass die Ziele, die sie verfolgt, den Leuten in ihren Wirkungen nicht besonders gut bekommen. Ne? So, jetzt sollen die Leute aber bei der Stange bleiben. Die sollen deswegen bei der Stange bleiben, weil ja nach wie vor das Arbeiten gehen, studieren, Steuern zahlen und sich an die Gesetze halten, die praktische Grundlage für die staatlichen Einnahmen und die staatliche Macht sind. Das kann man übrigens, dass das so ist und dass das übrigens auch alle Beteiligten in gewisser Weise wissen, das kann man ja zum Beispiel gerade an den letzten Verdi-Streiks studieren. Ne? Wenn sich eine Gewerkschaft mal hinstellt, wie kritikabel oder beschränkt auch immer, und sagt, diese Maßnahmen passen uns nicht, diese weitere Verlängerung der Arbeitszeit wollen wir uns nicht bieten lassen, dann macht sie ja praktisch klar, dass es einen Gegensatz zwischen dem Interesse des öffentlichen Arbeitgebers und den Leuten gibt, die dort arbeiten. Und wenn sie streikt, sagt sie, ohne unsere Arbeit könnt ihr übrigens das ganze Zeug überhaupt nicht erledigen, was ihr macht, also bezahlt uns die dann gefälligst auch ordentlich. Also die praktische Grundlage von allem, was der Staat an Finanzen einnimmt und von allem, was er mit dem Geld macht, die praktische Grundlage ist und bleibt der Sachverhalt, dass gearbeitet wird, dass Reichtum produziert wird und dass die Leute, die diesen Reichtum produzieren, sich mit der Rolle des Bescheidenen und sehr beschränkt an diesem Reichtum beteiligten Manövriermasse auf diese Rolle bescheiden und beschränken lassen. Das macht der Staat einerseits praktisch durch Gesetze. Das macht er zweitens dadurch, und das ist jetzt das Thema, was ich jetzt am Wickel hatte, indem er sagt, es reicht mir gar nicht, also jetzt mal theoretisch gesprochen, es reicht gar nicht, dass die Leute sich einfach bloß immer an die Gesetze halten, sondern sie machen sich ja Gedanken über die Gesetze, sie machen sich ja Gedanken darüber, über das, wozu sie gezwungen, wozu sie genötigt sind. Diese Gedanken sollen möglichst auch noch welche sein, die letztlich ein Einverständnis herstellen zwischen den Maßnahmen der Herrschaft und den Auffassungen und Standpunkten derer, die beherrscht werden. Und das ist auch der Inhalt und der Zweck der ganzen Veranstaltung, der Unzufriedenheit erlauben, dass sie sich äußern darf, damit sie wirkungslos bleibt. Ihr eine Form geben, eine Form der Äußerung geben, die ihre Wirkungslosigkeit, das ist, wenn man so will, ein politisches Ideal und so natürlich nie existent, die tatsächlich praktisch dazu führen, dass die Leute sagen, jetzt habe ich mal meine Meinung gesagt und damit ist die Sache wieder rum. Und wie gesagt, dieses, jetzt habe ich mal meine Meinung gesagt, das war eigentlich der Punkt, den ich erläutern wollte, jetzt habe ich mal meine Meinung gesagt und dann ist die Sache wieder rum. Das ist nicht nur eine formelle Stellung zur Politik, sondern das schließt auch lauter Urteile drüber, über die Sache ein, mit der man da einverstanden ist. Jemand, der sich bei seiner Kritik mit der Rolle zufrieden gibt, bloß immer theoretisch sagen zu dürfen, was ihm nicht passt, der bekennt sich nicht absichtlich und auch in aller Regel gar nicht bewusst, aber der Sache nach, der bekennt sich dazu, dass er im Prinzip die Ordnung gut findet, in der er lebt. Weil er sagt ja, ich will aus meiner Kritik gar keinen praktischen Gegensatz, auch in der bescheidensten Form, ich will aus meiner Kritik gar keinen praktischen Gegensatz zur Politik werden lassen. Ich lasse mich auf die Rolle beschränken, dass ich nach der praktischen Seite hin alle Ansprüche und Erfordernisse erfülle, gesetzestreuer Bürger heißt es dann, und dafür muss ich dann doch aber auch meckern dürfen. Übrigens, diese Gedankenfigur, kann man den Zwischenschritt dann gleich mal weglassen, da will ich mal ein wunderschönes Zitat aus der Bild-Zeitung zu vorlesen, das das eigentlich genau fasst. Die Bild-Zeitung hat ein Interview gemacht mit dem SPD-Fraktionschef Peter Struck zum Thema Hartz IV, Verschärfung. Überschrieben ist dieser Artikel mit dem Zitat von Struck, nur wirklich Bedürftige sollen Hartz IV bekommen. Diese Überschrift ist für sich genommen schon eine Frechheit, weil jeder weiß, dass wirklich Bedürftige heißt, wir definieren, wer wirklich bedürftig ist. Da können nicht die Bedürftigen herkommen und sagen, wir sind bedürftig, sondern die Politik, wenn sie wirklich Bedürftige sagt, das liest auch jeder gleich so, sagt, aktuell kriegen offenbar lauter Leute Geld, die gar nicht wirklich bedürftig sind. Und da haben sie nicht die Leute gefragt, ob die das so sehen oder ob die mit dem Geld zurechtkommen, sondern sie haben in ihren Haushalt geguckt, haben festgestellt, da wird zu viel Geld für Hartz IV ausgegeben. Und aus diesem Sachverhalt ziehen sie nicht den Schluss, dann gibt es offenbar sehr viele arme Leute in diesem Land, was ist hier eigentlich los, sondern da kriegen zu viele Leute Geld, das ihnen nicht zusteht. So, das macht jetzt die Bild-Zeitung, macht aus diesem Standpunkt der Politik eine Agitation ihrer Leser. Die Bild-Zeitung fragt Herrn Struck, fast 1 Million Menschen kassieren inzwischen Hartz IV, obwohl sie gar nicht arbeitslos sind. Haben Sie das gewollt? Struck sagt als Antwort, wir wollen, dass nur diejenigen Hartz IV bekommen, die wirklich bedürftig sind. Dabei müssen wir auch berücksichtigen, dass jeder Euro, der für Hartz IV aufgewendet wird, zuvor von den Steuerzahlern erarbeitet werden muss. Dieser letzte Satz ist eine Perfidie. Deswegen würde ich den mal noch ein bisschen erläutern. Jeder Euro, der für Hartz IV aufgewendet wird, muss zuvor von den Steuerzahlern erarbeitet werden. In welcher Eigenschaft wird jetzt eigentlich der Leser angesprochen? Er wird angesprochen als Steuerzahler, also als Mensch, der brav arbeitet, seine Pflicht erfüllt und seine Steuern zahlt und der deswegen ein Recht darauf hat, dass das Geld, was der Staat ihm abknöpft, nicht an Parasiten und Schmarotzer verteilt wird, die nicht arbeiten. Der Satz macht, nimmt Leute in der gleichen Lebenslage, Lohnabhängige, von denen eben die einen zufällig noch einen Arbeitsplatz haben, weil ihr Betrieb ihren gerade noch nicht gestrichen hat, und die anderen sich in der Lage befinden, dass das Kapital beschlossen hat, die sind für sein Wachstum überflüssig, sortiert diese Leute moralisch auseinander in brav arbeitende Steuerzahler auf der einen Seite und Almosenempfänger in der anderen und spielt die jetzt geistig-moralisch gegeneinander aus. Leute, sind es doch die Leute, die noch arbeiten, aber trotzdem ein Hartz IV Geld kriegen. Ja, das ist jetzt nochmal der immanente Widerspruch in dem Verhältnis von der Frage von der Bild-Zeitung und der Antwort von Struck. Aber das Argument, was der Struck hier loswerden will und was die Bild-Zeitung übrigens, kommt das nächste Zitat noch, dann auch billig. Das Argument, was er loswerden will, ist, die Steuerzahler haben ein Recht darauf und die Steuerzahler steht für das Bild des gesetzestreuen, arbeitsamen, bescheidenen, pflichterfüllenden Bürgers, der brav seine Steuern zahlt und der hat ein Recht. So, worauf hat denn der jetzt ein Recht? Der hat ein Recht darauf, dass das Geld, was der Staat ausgibt, nur an wirklich Bedürftige gezahlt wird. Ja, wer sind denn die wirklich Bedürftigen? Die wirklich Bedürftigen sind die, von denen der Staat sagt, das sind die, die so wenig Geld haben, dass sie ganz ohne meine Zahlung nicht auskommen. Und deswegen geht das Argument, ich ergänze das eben noch schnell, um das vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, so weiter. Bild-Zeitung, Frage. Frage ist sowieso ein Witz. Eine vierköpfige Familie bekommt bis zu 1700 Euro an Hartz IV. Eine vierköpfige Familie bekommt bis zu 1700 Euro an Hartz IV. Ist mir jetzt vollkommen egal, das stimmt dann. Das behauptet die Bild-Zeitung jetzt jedenfalls. Können Sie das einem Facharbeiter vermitteln? Fragt man sich erstmal als naiver Leser, warum soll man das überhaupt einem Facharbeiter vermitteln? Aber was der Gedanke ist, ist vollkommen klar. Ne? Ein Facharbeiter muss für 1700 Euro arbeiten, ein Hartz-IV-Empfänger arbeitet nicht. Der eine tut was für sein Geld, der andere ist bloß Almosenempfänger. So, jetzt sagt Struck da drauf, also passt. Also ob Sie das, haben Sie wahrscheinlich auch vorher abgesprochen. Ich weiß genau, dass viele Taxifahrer, Wachleute und Friseurinnen weniger verdienen, als ihnen bei Hartz IV zustehen würde. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Es muss klar geregelt werden, dass jemand, der arbeitet, mehr im Portemonnaie hat, als derjenige, der nicht arbeitet. Da weiß jeder, Struck fordert jetzt nicht Taxifahrer, Wachleute und Friseurinnen dazu auf, einen Arbeitskampf anzuzetteln und mehr Geld zu verlangen. Wäre ja auch eine Möglichkeit, in der man die Differenz verändert. Ne? Wenn die Leute mehr kriegen sollen, als die Hartz IV kriegen, dann muss man eben dafür sorgen, dass diejenigen, die arbeiten, mehr kriegen. Sondern er meint das Gegenteil. Und darauf zielt ja auch die Frage von der Bild-Zeitung. Der meint, er stimmt dem Standpunkt, den die Bild-Zeitung hier propagiert, vollkommen zu. Derjenige, der für sein Geld arbeiten muss, muss mehr verdienen, als derjenige, der von staatlichen Almosen lebt. Jetzt ist das ein beliebtes ideologisches Argument der Politik. Aber wofür steht denn das, wenn die Presse das in dieser Weise kolportiert? Das steht für den Standpunkt, was eigentlich ein braver deutscher Untertan von seiner Politik verlangen darf. Die Anerkennung, dem ideellen Lohn, dass wenn er schon sich alles gefallen lässt, wenn er schon zurücksteckt, wenn er schon hinten und vorne Lohnsenkungen hinnimmt und sich in alle Bedingungen fügt, die ihm so von den Unternehmern und von der Politik aufgemacht werden, er dann doch auch ein Recht hat, dass die Politik sein Geld, das ist natürlich ein Quatsch, das ist ja gar nicht seins, weil der Staat hat es ihm ja gerade weggenommen, sein Geld nicht an Leute verschleudern, die das nicht tun. Das ist eine nationalistische Kritik, weil der Maßstab, von dem aus dort kritisiert wird, nicht der Maßstab dessen ist, der sagt, ich sehe mich von den Lohnsenkungsmaßnahmen der Unternehmen und von der Steuerpolitik und von der Hartz-IV-Politik der Regierung geschädigt und stehe mit meinem Interesse also im Gegensatz zu diesen beiden anderen Interessen. Und der wird jetzt zum Gegenstand einer Auseinandersetzung, sondern der Maßstab ist, erfüllen die Leute, die oben ihre Aufgabe zu erledigen haben, und erfüllen die Leute unten, die ihre Aufgabe zu erledigen haben, beide ihre Pflicht. Der Bürger, der Facharbeiter, der steht ja jetzt für diesen treu sorgenden, arbeitenden Familienvater, der Facharbeiter hat das Recht zu verlangen, als Mitglied unseres Gemeinwesens, wenn er schon seine Pflicht erfüllt und sich allen Bedingungen unterwirft, die ihm so serviert werden, dann hat auch der Staat seine Pflicht zu erfüllen. Und diese Pflicht besteht darin, das Geld nur für nützliche, weil erfolgbringende staatliche Maßnahmen auszugeben und nicht einfach an Leute zu verschleudern, die das bloß für ihren Konsum verschwenden. Also insofern, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, eine solche Kritik, ne, die gibt ja den Auftrag ans Richtigmachen an die Politik zurück, die will ja gar nicht praktisch werden, die will sich ja gar nicht einmischen, sondern die will ja wirklich bloß gesagt haben, ihr da oben, ich mache hier unten alles richtig, ich halte mich doch an alles, was ihr von mir wollt, dann macht ihr da oben gefälligst auch alles richtig und sorgt dafür, dass die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommt, dass wieder Arbeitsplätze geschaffen werden, dass die deutsche Macht auf der Welt wieder mehr zählt und so weiter und so fort. Ja. In diesem Fall wurde der eine gegen den anderen ausgespielt. Sehr richtig, genau. Ja, das ist genau der Witz. Und ob das moralische Ordnung ist, sei noch dahingestellt. Überhaupt die Frage Politik und Moral, aber das führt wahrscheinlich zu weit. Es gibt darüber Untersuchungen, aber spiegeln die praktische Politik oder die Politik in der Praxis wider? Das sind doch theoretische Überlegungen, wahrscheinlich nicht in der Praxis vorzufinden. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, worauf Sie hinaus wollen. Nein, es spielt doch die Moral in diesen Gegensatz hinein, der da künstlich aufgebaut wird, zwischen Arbeitnehmern und sagen wir ja Sozialhilfeempfängern oder Hartz-IV-Empfängern. Das ist eine pur moralische Unterscheidung, weil es wird ja gar nicht, es ist ja gar keine die Unterscheidung, von der da geredet wird. Das habe ich vorhin versucht zu sagen mit dem Ausdruck, das sind doch die zwei Unterabteilungen von Leuten in der gleichen Lebenslage. Die einen haben halt noch einen Arbeitsplatz und die anderen haben halt keinen. Also, aber insofern sind die in ihrer Lebenslage identisch. Die einen trifft es als Lohnempfänger so, die über Lohnsenkung, die anderen trifft es als Lohnempfänger darüber so, dass die gleich überflüssig gemacht werden. Was Sie gesagt haben, die werden gegeneinander ausgespielt, das beruht ja gerade darauf, dass man da einen moralischen Unterschied erfindet. Und dieser moralische Unterschied stammt gar nicht aus der wirklichen Lebenslage dieser Leute, sondern dieser moralische Unterschied stammt aus der Beurteilung ihrer Leistung oder ihres Dienstes, der moralischen Beurteilung ihres Dienstes fürs Gemeinwesen. Und da wird gesagt, die einen sind gut, weil sie sind fleißig, bescheiden und zahlen Steuern, und die anderen sind moralisch schlecht. Da interessiert es übrigens auch gar nicht, warum die arbeitslos sind, sondern es reicht ja schon, das ist ja das Perfide daran, es reicht schon, dass sie dem Staat auf der Tasche liegen. Da interessiert kein Schwein mehr, warum. Ist ja nicht, haben sie ja nicht verursacht, sondern der bloße Umstand, dass sie das tun, weist ihnen die moralische Rolle des Parasiten, des Schmarotzers, des bloßen Nutznießers von staatlichen Maßnahmen zu. Das ist ein pur moralischer Unterschied und kein sachlicher an den Leuten selber. Der Stelle, die er in den öffentlichen Besprechungen von der Presse wie von der Politik aus. Vorstandstitel, den Margret ja genannt hat. Tut die oben ihre Pflicht, tut die unten ihre Pflicht. Der, der unten Pflicht hat, hat das Recht auf, dass die oben anständig ihre Sache aufführt. Also das Geld nicht rausschmeißen von Leuten, denen das nicht zusteht. Genau denselben Übergang gibt es noch an einer anderen Stelle, der wird heutzutage sehr thematisiert. Es gibt nämlich noch welche, an die die Politik Geld ausschmeißen. Die heißen Ausländer. Da geht genau dieselbe Logik. Wenn jeder Asylant, jeder Asylbewerber, jeder Ausländer, der hier ist, der kriegt einen Euro, den, und jetzt kommt genau dasselbe Argument, den der deutsche Steuerzahler doch mühsam verdienen muss. Das haben sie neulich bei den Christiansen probiert, nur kurz aus dem Studio raus. Irgendwann der Verbeiratsch ist wieder unter die Schule gehalten. Genau dieses Argument. Die leben von unseren Steuergeldern. Ja, wovon denn sonst? Wenn die Leute so aufgehängt sind, mit derselben moralischen Unterscheidung, wenn dann welche sagen, dann sollen die vielleicht abhauen, die können nämlich prinzipiell nichts, weil sie sind prinzipiell nicht berechtigt, weil nicht deutsch. Jetzt kommt plötzlich die Moral noch mal daher. Und zwar gerade vor der Fußballweltmeisterschaft. Ob man es in dem Fall jetzt sagen darf, weil dann wird auf einmal noch ein neues moralisches Kriterium dazu erfunden. Das ist dann nämlich plötzlich ausländerfeindlich und das sind die Politiker die ganze Zeit. Aber jetzt muss man das bremsen, weil zu das erfunden. Also es ist genau dieselbe Logik, die in der Form der Ausländerfeindlichkeit aufgemacht wird, die dem ganzen Volk einleuchten und woraus dann ein paar den Schluss ziehen. Na, da sieht man aber zumindest daran, dass so viele Ausländer hier rumturnen, dass die Politik ihren Job nicht ordentlich macht. Und jetzt sind sie praktisch politisch. Nicht gegen die Politik, sondern gegen die Ausländer. Dann macht einer, was die Politik nicht erledigt, den Übergang dazu, einmal einen Neger zu haben. Ich wollte noch eine kleine Ergänzung machen zu dieser Moral. Die hat nämlich, also die ist, das ist ja klar geworden, die ist sowieso total verlogen. Aber die hat noch einen Aspekt, der für die Meinungsbildung sehr wichtig ist. Diese Moral macht nämlich eine Fiktion auf, die für die Bewusstseinsbildung der Untertanen sehr wichtig ist, nämlich die Fiktion, sie wären tatsächlich in irgendeiner Weise die Subjekte, die Herren ihres eigenen Schicksals. Wer sagt, jeder Euro, der für Hartz IV aufgewendet wird, muss zuvor vor den Steuerzahlern erarbeitet werden und damit den Leser anspricht als einen, der sagt, ja, genau so ist es. Ich muss schwer arbeiten und blechen und denen wird es einfach hinten reingeschoben. Volkesfassung von diesem Argument vom Struck. Der tut glatt so, als ob die Tatsache, dass er sich in die Umstände und Lebensverhältnisse fügt, die ihm von Staat und Kapital aufgemacht werden, auf seiner freien Entscheidung beruhen würden. Das tun sie aber erstmal überhaupt gar nicht. Dass der Mensch Steuern zahlt, ist nicht eine freiwillige Entscheidung von ihm, sondern es ist einfach schlicht und einfach erstmal eine Frage der staatlichen Steuerhoheit und des Zettels, der einem dann in nach Hause flattert, wenn man seine Lohnsteuer oder bekommt, beziehungsweise wenn man in den Laden geht und auf die Preise schaut. Diese Fiktion, ich bin, wenn schon nicht der praktische Herr meiner Verhältnisse, so wenigstens der ideelle Herr meiner Verhältnisse, ist für diese Sorte Meinungsbildung total wichtig, dass den Leuten richtig beigebracht wird oder dass sie dazu erzogen werden, sich einzubilden. Sie hätten quasi aus freien Stücken sich entschieden, solche Arbeitsverhältnisse einzugehen, solche Steuerverhältnisse einzugehen und weil sie sich frei dazu entschieden haben, deswegen hätten sie auch das Recht zu beurteilen, was der Staat mit ihrem Geld macht. Daran ist nichts wahr. Und nur auch von dieser Fiktion her, dass das Ganze würde irgendwie auf einer freiwilligen Entscheidung beruhen, kommt man überhaupt zu dieser blöden Unterscheidung zwischen Langzeitarbeitslosen auf der einen und Arbeitsplatzbesitzern auf der anderen. Weil auch bei den Langzeitarbeitslosen macht man die gleiche Fiktion auf, es läge irgendwie an denen, an deren Willen, an deren Moral, an deren Einstellung, dass sie eben langzeitarbeitslos sind und dass diese Behauptung übrigens wird überhaupt nicht dadurch unglaubwürdig, dass die Zahl dieser Leute zunimmt und zunimmt, sondern diese Fiktion, jeder ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich und derjenige, der rausfällt, dann liegt es doch irgendwie an ihm, ist die feste Grundlage für den Standpunkt und als solcher, als jemand, der sich zu den Verhältnissen bekennt, denen er praktisch unterworfen ist. Als solcher habe ich ein Recht darauf, dass die Politik auch dafür sorgt, dass das Gemeinwesen, dem ich meine Dienste zur Verfügung stelle, ich eben als Subjekt, ist die Behauptung, dass das auch ordentlich geführt und ordentlich regiert wird. Also ohne diese Fiktion, irgendwie ist doch der Mensch letztlich der freie Entscheider über sein eigenes Schicksal, stimmt nichts dran. Jedenfalls für die große Masse der Leute stimmt da nichts dran. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Form von Kritik, die sich mit dem Argument zu Wort meldet, wenn ich schon brav meine Steuern zahle, als ob das tatsächlich ein Akt von ihm wäre, dann muss die Politik aber auch mit dem Steuergeld richtig umgehen. Entschuldigung? Ja? Richtig. Ja, so ist es. Das ist eigentlich, nehme ich erstmal als Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe, dass gerade dieser, finde ich völlig okay, dass dieser Standpunkt Haushaltssanierung ja ausdrücklich und absichtlich sich um die Frage, wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben und sind das eigentlich politische Zwecke und Ziele, die man als Bürger dieses Landes billigen kann, sich mit dieser Frage ja ausdrücklich nicht beschäftigen will. Jemand, der sagt, Haushaltssanierung ist ein notwendiger und zu akzeptierender Zweck, haben Sie vollkommen recht, unterschreibt sämtliche inhaltlichen Programmpunkte, die der Staat mit seinem Haushalt finanziert. Das ist so. Dem kann ich nur zustimmen. Aber im anderen Fall, man geht es mit dem Verdrängen ist ein wenig zu harmlos, weil das Kunststück, was er leistet, ist ein wenig härter. Es stimmt insofern, als der Staat natürlich fair ist in Sachen. Was hat er alles unternommen, dass in Deutschland Lohnniveaus inzwischen existieren, dass die Leute unterhalb eines Sozialhilfesatzes Geld verdienen? Klar ist der Staat fair in Sachen, welche Ökonomie hätte er mit welchen Mitteln aufrecht, dass massenweise Leute dann Langzeitarbeitslose und so weiter heißen. Der Witz an der Stelle ist aber nicht, dass er davon abhängt, sondern dass er sagt, das sind Lebenslagen der Leute. Das ist deren Lebenslagen. Das war das Argument, sie sind Subjekt ihrer Existenz. Und die Lebenslagen, mit denen muss ich, armer Staat, mich jetzt beschäftigen. Ich, armer Staat, bin durch diese Lebenslagen dazu gezwungen, gesetzmäßig mit denen umzugehen, Kompromisse zu finden, nennen sie das dann vielleicht auch noch. Die einen, die Steuern zahlen müssen, nicht zu sehr belasten. Die anderen, die armen Schlucker, die kein Geld haben, wenn sie wirklich bedürftig sind, ihnen wenigstens so viel zu geben, dass sie nicht mehr hungern und so weiter. Merkst du, das Kunststück, das ist nicht bloß verdrängen. Der sagt, alles das, wo er keiner ist, wie du richtig gesagt hast, sagt er, Mann, das ist schwer. Jetzt müssen alle Bürger, müssen der Polizei zugute halten, dass er eine furchtbare Last ist. Womit wir zu kämpfen haben, die mussten wir lachen, immer mal wieder in Wahlkämpfen gehen, die Bürger eben so ein schweres Amt. Und wenn ich ihm sage, lass es doch bleiben, sagen sie, na, das kommt nicht in die Tüte, ne? Das schönste Amt. Aber das ist die Tür, diese Vorstellung, was Politik für ein furchtbar schweres Geschäft ist, weil sie nur konfrontiert ist mit lauter Ansprüchen an sie. Und das ist ein bisschen mehr als Verdrängen, mit der Täterschaft will nichts dagegen, aber es ist etwas mehr als Verdrängen. Das ist die Tour, die Leute einzulochen, mit allem, was mit ihnen anstimmt wird, noch zu sagen, wo bitte schön Kühe durchkommen. Das ist die Gemeinheit. Übrigens sagte ich jetzt auch gar nicht, wie der Aktivtäter, weil es gab ja mal tatsächlich vor vielleicht 30 oder 40 Jahren in Deutschland eine Zeit, wo es annähernd voll, oder es gab Vollbeschäftigung. Und damals wurde ja, in der Türkei ist jetzt nichts gegen die Türken, nicht falsch verstehen, der wurde dafür gemacht, kommt nach Deutschland arbeiten. Also wurden ja aktive Lohndrücker reingeholt, um genau das Niveau, das wir heute haben, zu installieren. Und es ist bei weitem sicher noch nicht das Ende von der Fahnenstange. Ja, und nicht zufällig haben Sie die daraus Gastarbeiter genannt. Ne? Ja. Übrigens kann man auch damals schon sagen, weil das oft kommt, das hat auch mal geklappt. Die Voraussetzung, sich Millionen Leute aus Jugoslawien, aus der Türkei, auch aus Italien holen zu können, hat es schon deswegen nur gegeben, weil der Erfolg der deutschen Ökonomie auch damals schon weltweit dafür gesorgt hat, dass Armut wächst. Dass sie weltweit Leute von ihrer Existenz getrennt worden. Entweder es war eine Subsistenzexistenz, die Landwirtschaft und so weiter. Dass sie weltweit durch den Siegeszug des Kapitalismus Leute entwurzelt wurden, halt nicht in der BRD, aber woanders. Und dann werden die auch gleich organisiert als Reservearmee, damit sie ihre Wirkung auf den Lohn entfalten. Damals hat es die Arbeitslosen halt auswärts gehen, jetzt gibt es auswärts und inwärts. Das ist die Differenz. Also um das nochmal in Fortführung Ihrer Überlegungen zu sagen, die Kunst, das meine ich wirklich ironisch und natürlich, die Kunst dieser Art von Berichterstattung besteht gerade darin, laut die ganzen Gemeinheiten, die die Politik an den Leuten vollzieht, auszusprechen, absolut nichts zu verschweigen, zu sagen, ja, den kürzen wir die Gelder weiter, ja, das Lohnniveau muss runter, ja, die Gesundheitsreform macht das Kranksein für Leute teurer und gleichzeitig die Leute dafür zu agitieren, dass sie eigentlich das Problem sind, mit dem der Staat sich herumschlägt. Dass sie eigentlich mit ihren Verhältnissen eigentlich der Grund dafür sind, warum der Staat es immer so schwer hat, damit zurechtzukommen, dass er sie immer finanzieren muss. Für diesen Standpunkt gibt es ein wunderschönes Wort, das heißt Selbstverantwortung. Und die Selbstverantwortung des Bürgers besteht eben heutzutage darum, dass er sich für laute Sachen verantwortlich, finanziell natürlich hauptsächlich, sehen muss oder gezwungen wird, für lauter Sachen finanziell verantwortlich zu sein, für die er der Sache nach gar nicht verantwortlich sein kann. Er wird in Lebenslagen versetzt von der Politik und von der Wirtschaft und dann wird ihm gesagt, so jetzt schau mal zu, wie du mit deinen eigenen Mitteln selbstverantwortlich mit dieser Lage zurechtkommst. Und dann wird er angesprochen in der öffentlichen Agitation, als einer, der mit seiner ganzen Umgangsweise mit den staatlichen Maßnahmen dem Staat das Leben schwer macht. Beispiel eben Hartz-IV-Empfänger. Die sind, weil sie so viele sind, der Grund dafür, dass der Staat ein Haushaltsloch hat. Steht alles auf dem Kopf. Ja, wenn man die Leute finanziell aus der Arbeitslosenversicherung aussteuert, weil man die sanieren will, wenn man dann deren Alimentierung in den Staatshaushalt übernimmt und das auf der Grundlage dessen, dass die Zahl der Leute, die die Unternehmen entlassen, eher zu als abnimmt, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn dann auch viel Geld anfällt. Wir haben ja die Langzeitarbeitslosen nicht bestellt, Hartz IV. Das haben sie sich ja auch nicht ausgedacht. So, jetzt sagt der Staat, das ist aber viel Geld, was ich für die ausgeben muss. Können wir ja sagen, ja, schau mal an, was du angerichtet hast, was ihr angerichtet habt in diesem Lande, dass es hier so viele arme Leute gibt. So geht offenbar Wirtschaftswachstum im Kapitalismus. Sondern das Argument heißt, oh, das ist aber viel Geld, ja, dann muss Missbrauch vorliegen. Dazu lese ich euch gerade noch mal was vor. Ich hoffe, dass ich das dabei habe, weil das ist nämlich auch sehr hübsch, wie die Presse diesen politischen Standpunkt verbreitet. Es geht schon so los, also das ist ein Kommentar zu den Hartz-Gesetzen in der SZ. Der erste Satz dieses Kommentars heißt, die rot-grüne Hinterlassenschaft namens Hartz IV wird zu einem immer größeren Problem der Großen Koalition. Wer hat ein Problem damit, dass die Leute von Unternehmen nicht angestellt werden und keinen Lohn empfangen? Nicht die Leute, die Politik. So, die hat ein Problem. Worin besteht das? Die neue Regierung muss für das Arbeitslosengeld II in diesem Jahr vermutlich 28 Milliarden Euro ausgeben, doppelt so viel, wie die alte Regierung kalkuliert hatte. Kann man ja erstmal auch nur sagen, na und? Auch bei Rüstungsausgaben soll es gelegentlich vorkommen, dass ein Eurofighter hinterher doppelt so viel kostet, wie vorher veranschlagt worden ist. Da werden eben entsprechende Summen in den Haushalt eingestellt. Wenn die Politik der Auffassung sind, dass als eine Aufgabe erledigt werden muss und die wird dann doppelt so teuer, wie sie vorher geplant haben, dann überlegen sie sich halt, wie sie sie erledigen. Hier ist das Argument ganz selbstverständlich, ja, wenn es doppelt so viel ist, dann muss es gekürzt werden. Also das ist wichtig, dass man sich auch solche Sachen einfach mal durch den Kopf gehen lässt, also genauso wie Sie das im Prinzip ja auch gemacht haben, um zu merken, wie hier argumentiert wird. Hier wird behauptet, die Tatsache, dass das doppelt so viel ist wie die Kalkulation, wäre der Grund für die Kürzung. Da kann man erstmal rein faktisch sagen, so einen Unsinn habe ich ja schon lange nicht gehört. Wenn ich mir anschaue, wie Staatshaushalte zustande kommen, stelle ich fest, dauernd passiert, dass das Sachen teurer sind, als sie vorher kalkuliert worden sind. Das ist keineswegs automatisch der Schluss, deswegen finden sie nicht statt. Der Schluss muss woanders herkommen als aus der bloßen Vermehrung der Mittel. Die SZ tut aber so. Die Zahl derjenigen, die staatliche Hilfe beziehen, Hilfe ist gut, wächst von Monat zu Monat, die Ratlosigkeit der Politik auch. Da kommt man fast die Tränen. So, jetzt geht's weiter mit dem Argument, woran liegt das? Wie gesagt, schon wieder nicht an einer objektiven Art und Weise, wie Kapitalbesitzer mit Leuten umspringen, die auf Lohnarbeit angewiesen sind, sondern an Versäumnissen der Politik. Ein vertraulicher Bericht des Bundesrechnungshofs versucht nun zu erklären, was in den ersten ein Vierteljahren alles schiefgelaufen ist. Sachlich Quatsch, ist nämlich überhaupt nichts schiefgelaufen. Der Staat hat einen Anspruchskatalog aufgestellt und die Leute sind hingegangen und haben gemäß dieses staatlich aufgestellten Anspruchskatalogs sich Geld geholt. Was soll denn da schiefgelaufen sein? Schiefgelaufen eben von dem Maßstab aus, so teuer sollte das Ganze doch gar nicht werden. Der Bericht zeigt, dass nicht nur viele Langzeitarbeitslose schlecht ausgebildet sind, daran soll es jetzt liegen, sondern auch viele Vermittler in den Arbeitsgemeinschaften der Bundesagentur für Arbeit und Kommunen. Sie sind der komplizierten Reform oftmals nicht gewachsen, sie prüfen nur nachlässig und versinken in Akten. Der Rechnungshofbericht zeigt auch, wie leicht es ist, die Regeln für das Arbeitslosengeld II zu unterlaufen. Wer den Staat austricksen will, muss nicht mit sonderlich harten Nachforschungen rechnen. Diese Logik der Argumentation muss man sich richtig mal so Schritt für Schritt zu Gemüte führen. Erstens, die Politik hat ein Problem. Zweitens, weil sie muss für arme Leute mehr Geld ausgeben, als sie beschlossen hat. Drittens, woran liegt das? Schon wieder nicht daran, dass sie eben solche Lage geschaffen hat, sondern daran, dass die Leute Missbrauch treiben. So, woher wissen wir, dass das Missbrauch ist? Das wissen wir überhaupt nur daher, dass da mehr Geld angefallen ist, als die Regierung geplant hat. Also diese Logik, es muss Missbrauch vorliegen, wenn mehr Geld aus den Kassen abfließt, als die Regierung sich vorgenommen hat, kommen wir wieder zu dem Argument von vorhin zurück, schiebt den Grund für die wachsenden Ausgaben in die Verantwortung derjenigen, die auf das Geld angewiesen sind. Und daraus folgt natürlich nur ein logischer Schluss, das muss gekürzt werden. Und dann ist die Politik wieder ganz schlau. Die Große Koalition wird nicht umhinkommen, also die Presse, die Große Koalition wird nicht umhinkommen, die vier Hartz-Gesetze noch einmal gründlich zu überarbeiten. Und jeder weiß, was aus dieser Überarbeitung rauskommt. Dass nämlich alle möglichen Unterabteilungen von Logik. Weil an einem anderen Fall aufgemacht, merkt man, wie lustig das ist. Ich merke am 25. des Monats, davon gilt alles. Daraus schließe ich messerscharf, beim Aldi habe ich meine Lebensmühe gekauft, der muss mich mal Geld missbrauchen. Ja. Gehe ich also zu Aldi und sage, pass auf, es ist der 25. weil Konto ist leer, das Geld habe ich zu dir gekauft für Lebensmittel. Ich brauche jetzt noch ein paar Lebensmittel. Doch schließlich messerscharf die Lebensmittelration, die ich im nächsten Monat brauche. Dafür kriegst du bloß noch 20% weniger Geld, alles andere für Missbrauch. Ja. Wenn der Aldi nicht sagt, ja, wenn das so ist, dann muss ich natürlich wieder leben. Aber die Logik ist genau das. Der Unterschied von meinem Verhältnis zu Aldi zu dem Hartz-IV-Verhältnis ist, dass die Aldi gegenüber nicht gewartet wird. Also diese Gedankenfigur, das sollte man sich übrigens für die weitere Lektüre der Zeitung, man ist ja auf diese blöden Blätter angewiesen, woanders erfährt man ja nicht, was in diesem Land los ist, aber es lohnt sich schon, sich beim Lesen der Zeitung so gewisse Prinzipien der Berichterstattung klarzumachen, auf die man nicht mehr reinfallen sollte. Und dieses Prinzip immer zu sagen, die Politik hat es schwer, wenn es den Leuten schlecht geht, ist eine Grundfigur der öffentlichen Argumentation. Wer hat hier Probleme? Ja, nicht die Leute, die mit 800 Euro im Monat zwei Kinder irgendwie über die Runden kriegen müssen, sondern die Politik, bei der das als Haushaltsloch anfällt. Da sind dann die Entscheidungskriterien dafür, um wen man sich Sorgen machen muss, sehr eindeutig verteilt. Sorgen machen muss man sich um das Gelingen der Projekte der Herrschaft und wie die Leute damit zurechtkommen, da müssen sie halt selber schauen, wie sie es hinkriegen. Ich will mal an der Stelle ein erstes Fazit machen und möchte da noch ein paar Worte drüber sagen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir denn? Bitte? Ach so, ja, das müsst ihr dann vielleicht sagen. Also ich hatte noch einen Teil vorbereitet, wo ich ein bisschen was drüber sagen wollte, wie das Ganze im Verhältnis nach außen aussieht. Das wollte ich ein bisschen erläutern an der Art und Weise, wie diese Merkel-Reise nach China besprochen worden ist. Also dann würde ich das vielleicht jetzt einfach noch machen, weil das noch eine wichtige Ergänzung zu dieser ganzen öffentlichen Agitation ist. Und das habe ich auch in 10 Minuten geschafft, dann haben wir noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren. Ja. Also die Presse pflegt, die Presse. Die Presse pflegt den Nationalismus im Volk nach innen auf diese etwas komplizierte Weise, eben Unzufriedenheit anzusprechen, Kritikgründe zu benennen und jede Kritik zu überführen in eine Kritik unter dem Gesichtspunkt, kriegen die Politiker das auch hin, ihre Probleme zu bewältigen, schaffen sie das auch, alles zu erledigen, was sie sich vorgenommen haben. Darauf hat man als Bürger ein Recht. Das Ganze nach außen ist insofern ein wenig unkomplizierter, weil hier die Differenz von oben und unten überhaupt gar nicht erst auftaucht. Bei der Besprechung der Außenpolitik ist von vornherein klar, dass es hier um deutsche Interessen geht. Da ist der einzelne Bürger als Mitglied dieser Nation schlicht und einfach diesem Standpunkt der Nation subsumiert, untergeordnet. Da kommt er als Person gar nicht mehr vor, beziehungsweise vorkommen tut er dann noch als einer, der eben die Zeitung liest, dem vorgeführt wird, was die eigene Herrschaft auswärts so wieder treibt und der das dann schon wieder unter dem Gesichtspunkt beurteilen darf, schaffen die das denn, die deutsche Sache im Ausland richtig voranzubringen. Und da wollte ich einfach das an ein paar Argumenten erläutern, die auch die SZ jetzt wieder bezogen auf diese Merkel-Reise da von sich gegeben hat. Das ist wirklich nur ein Beispiel, da fällt Ihnen oder euch sicherlich noch einige andere da ein, wenn man da weiter drüber redet. Richtige Politik nach außen ist umstandslos. Die deutsche Macht, das deutsche Interesse muss in der Welt mehr Geltung bekommen. Da gibt es die Frage gar nicht, gehen diese Interessen in Ordnung, kann ich die billigen, finde ich das überhaupt okay, was die da draußen treiben, sondern das sind halt unsere Interessen, weil es unsere sind, sind die im Prinzip richtig und gut. Das Einzige, was man dann auch fragen darf, ist, inwieweit schafft es die eigene Regierung gegenüber anderen Regierungen, dieses Interesse zur Geltung zu bringen, durchzusetzen. Und dabei ist einerseits vollkommen klar, dass die wirkliche Durchsetzung des praktischen Interesses einer Macht natürlich abhängt von den Machtmitteln, die sie hat. Das sind einmal die ökonomischen Erpressungsmittel, die ein Staat gegenüber einem anderen in Anschlag bringen kann, und zweitens die militärischen Erpressungsmittel. Das ist selbstverständlich unterstellt, wenn Merkel nach China fährt und deutsche Industrielle fahren mit, dass das deswegen für sich genommen schon ein Akt der Durchsetzung deutscher Interessen ist, weil China an deutschen Investitionen interessiert ist, China auf ausländisches Kapital sich interessiert zeigt und das eine Gelegenheit ist, neue Geschäftsgelegenheiten für deutsche Unternehmen voranzubringen. Einerseits also, wie gesagt, geht die Presse ganz selbstverständlich davon aus, dass es wirkliche materielle Mittel der Macht sind, die dafür sorgen, dass diese Macht sich durchsetzen kann, und beurteilt Staaten ja dann auch entsprechend danach, über welche Mittel sie verfügen und was sie deswegen dürfen. Und andererseits tut sie dauernd so, also wären es eben nicht bloß diese Mittel, sondern auch das geschickte Vorgehen der Politiker, ob das jetzt dann auch klappt, dass die Chinesen auf Deutschland hören. Drei Gesichtspunkte benennt die SZ, die dabei eine Rolle spielen. Der Artikel heißt: Merkel setzt auf China als Partner. Kanzlerin will eng mit Peking zusammenarbeiten, das Thema Menschenrechte aber nicht unter den Tisch kehren. Nicht unter den Tisch kehren als Zitat. Erstes Argument: China ist für Deutschland nützlich. China ist eben deswegen für Deutschland nützlich, weil deutsche Unternehmen in China investieren können, sich anlegen können und damit, so hofft man jedenfalls, das Wachstum deutscher Unternehmen, das Wachstum deutschen Kapitals und damit auch des Standorts insgesamt vorankommt. Zweites Argument: China ist aber nicht bloß nützlich, sondern China ist auch ein Problem. China ist ein Staat, auf den wir aufpassen müssen. Und dafür steht das Thema Menschenrechte. Menschenrechte heißt, unsere Sitten und Gebräuche im Umgang mit dem eigenen Volk sind solche, die sich die Chinesen gefälligst auch anziehen sollen. Die sollen die Verfahren, Gepflogenheiten beherzigen, die hierzulande für das Verhältnis von Staat und Volk gelten. Und für diesen Standpunkt mischt sich Frau Merkel in die inneren Verhältnisse von China ein und demonstriert praktisch, dass Deutschland den Anspruch hat, da ein Wörtchen mitzureden. Zitat: Zum letzten Punkt setzte Merkel am Nachmittag ein besonderes Signal. Sie traf sich in der deutschen Botschaft mit Menschen, die sich gegen Willkür, gegen die Landbevölkerung und Wanderarbeiter engagieren. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, mal einen fiktiven Vergleich zu machen und zu sagen, man soll sich das Ganze einfach mal umgekehrt vorstellen. Also der Herr Wen kommt nach Deutschland und empfängt in der deutschen Botschaft Leute, die die Verhältnisse in deutschen Abschiebegefängnissen kritisieren und Gegner der Hartz-IV-Gesetzgebung sind und spricht mit denen und sagt, diese Leute finden die volle Unterstützung der chinesischen Regierung. Man muss sich das einfach nur mal vorstellen, um sich auszumalen, was das für ein Skandal wäre, welche Empörung ein solcher Standpunkt hierzulande in der ganzen freien Presse hervorrufen würde. Was, die Chinesen maßen sich an zu beurteilen, welches Interesse hierzulande gilt und welches Interesse nicht, das steht denen doch überhaupt nicht zu. Ich habe den Vergleich deswegen gemacht, weil dieser Titel Menschenrechte, wir sind die Repräsentanten der Menschenrechte, der Sache nach überhaupt nicht über die Frage redet, dafür steht ja dieses Beispiel, Willkür gegen die Landbevölkerung, Wanderarbeiter, der Sache nach überhaupt nicht über die Frage redet, wie gehen eigentlich andere Staaten mit ihren Leuten um. Es wird immer der Schein aufgemacht, als wären unsere Herrscher quasi die Repräsentanten eines freundlichen, gemütlichen Umgangs mit Untertanen. Und diesen Standpunkt des freundlichen und gemütlichen Umgangs mit Untertanen würden sie in Staaten verbreiten, die eben ekelhaft mit ihren Leuten umgehen. Dass das nicht so ganz die Wahrheit des Verhältnisses sein kann, das sieht man daran, dass dieser Titel überhaupt nicht darunter leidet und auch nicht die Berufung auf diesen Titel durch die Frau Merkel in China überhaupt nicht darunter leidet, wenn zur gleichen Zeit in der deutschen Presse eine lebhafte Debatte über die Frage stattfindet, ist es eigentlich okay, dass der deutsche Geheimdienst Ergebnisse von Verhören benutzt, die unter Folterbedingungen erzwungen worden sind. Da gibt es dann eine ernsthafte Diskussion, da sagt dann auch mal Herr Schäuble, ja, da wären wir ja schön blöd, wenn wir das nicht täten. Selber wenden wir solche Maßnahmen natürlich nicht an, dazu sind wir zu anständig. Aber das wäre ja ein Schaden an der Sicherheit Deutschlands, wenn man solche Ergebnisse nicht benutzen würde. Wir können uns unter Staatsschutzgesichtspunkten im Kampf gegen den Terrorismus so ziemlich alles erlauben. Das ist aber überhaupt kein Einwand dagegen, dass wir natürlich nach wie vor die Maßstabsetzer für die Frage sind, was sich andere Staaten bei sich zu Hause mit ihren Leuten erlauben können. Und insofern steht der Titel gar nicht für die Frage, wie geht eigentlich der chinesische Staat mit Wanderarbeitern um, sondern er steht für den Anspruch der deutschen Politik, den Chinesen zu sagen, wie sich Staatmachen in China gehört. Ein bisschen eingebildeter Anspruch, weil die Chinesen es wirklich nicht nötig haben, praktisch nicht nötig haben, sich in dieser Frage von Deutschland irgendwas sagen zu lassen. Aber dass wir das Recht dazu haben, uns in dieser Frage in die chinesischen Berechnungen im Umgang mit ihrer Opposition einzumischen, das ist schon mal für die SZ sowieso klar. Und der dritte Gesichtspunkt, der angebracht wird, ist, China ist eine Macht, auf die wir Einfluss gewinnen müssen. Dafür steht das Argument, Frau Merkel hat versucht, die Chinesen auf die deutsche Position in der Iran-Frage zu bringen. Also es wird über Krieg und Frieden verhandelt, über die Frage, wie wird Iran zur Aufgabe seines Atomprogramms erpresst, welche Machtmittel hat Deutschland da, welche Machtmittel hat China da und ziehen da beide an einem Strang. Wie kriegt man die Chinesen dazu, die deutsche und beziehungsweise europäische Position in dieser Frage zu unterstützen? Das ist also das, was Frau Merkel in China gemacht hat. Sie hat als Repräsentant einer Weltwirtschaftsmacht und einer nicht ganz kleinen Militärmacht mit einer anderen Wirtschaftsmacht und Militärmacht verhandelt über sämtliche Bereiche dessen, worüber Staaten halt so zu verhandeln haben. Wie gehen die Geschäfte, wie gehen die Gewaltverhältnisse, wer ist an welcher Stelle auf der Welt für welche Kriege und tut was dafür oder dagegen, dass sie stattfinden oder auch nicht. Das ist der Gegenstand und das ist ja schon schlimm genug. Wenn man sich jetzt den Kommentar der Süddeutschen dazu anschaut, dann merkt man, wie sehr im Einklang mit diesem Recht der Nation die Presse in diesen außenpolitischen Fragen ist. Der Honeymoon in den deutsch-chinesischen Beziehungen ist vorüber. Vorbei ist es mit der ungebremsten Euphorie. Vergangen sind die Tage kritiklosen Anhimmelns. Angela Merkel hat bei ihrem ersten Besuch in Peking als Kanzlerin einen deutlich sachlicheren, kühleren Ton angeschlagen als ihr Vorgänger Gerhard Schröder. Sie warb für Religionsfreiheit in Tibet und einen Dialog mit dem Dalai Lama. Sie kritisierte Chinas Praxis der Lagerhaft ohne Gerichtsurteil. Und sie erinnerte daran, wie wichtig ein freier Zugang zum Internet für die Entwicklung eines Landes ist. Es scheint also auch irgendwie alles so ungefähr das Gleiche zu sein, ob man frei im Internet rumfuhrwerken darf oder ob man ohne Gerichtsurteil ins Lager gesperrt wird. Sie ließ die Anerkennung der wachsenden Bedeutung Chinas für die deutsche Wirtschafts- und Außenpolitik nicht zu einem peinlichen Kotau ausarten, wie das bei Kasernenbesichtigungen Helmut Kohls und den Verkaufstouren Gerhard Schröders oft der Fall war. Die Presse ist schlicht und einfach begeistert. Begeistert ist sie davon, dass die Regierung die deutsche Regierung sich voll auf den Standpunkt stellt, in dem Verhältnis Deutschland-China definieren wir, soweit es geht, die Verhandlungsbedingungen, definieren wir den Ton, in dem miteinander geredet wird. So, meint die SZ, geht es auch, deutsche Interessen im Ausland voranzubringen. Warum eigentlich Religionsfreiheit in Tibet ein deutsches Interesse sein soll, braucht der Zeitungsleser deswegen auch überhaupt gar nicht zu erfahren. Wer der Dalai Lama ist, muss er auch nicht wissen. Aber dass das gut ist, dass wenn die Chinesen das nicht machen, also für Religionsfreiheit in Tibet sorgen, Merkel es anspricht, dass sie das doch sollten, das muss er auf jeden Fall erfahren. Das Ganze ist eine einzige Lobhudelei für deutsche Machtentfaltung, eben in dieser Tour, über die wirklichen Interessen der Nation, die ja durchaus vorkommen, Wirtschafts- und Außenpolitik, so zu reden, dass man sagt, die hat die Kanzlerin aber ganz prima und anständig und selbstbewusst, wie es einer Macht wie Deutschland entspricht, in China vorgetragen. Das eben noch als kleiner Nachtrag zu der Frage, wie wird eigentlich von der Presse der Nationalismus gepflegt? Nach außen ganz unumwunden und ohne irgendeine Spaltung zwischen oben und unten, schlicht und einfach die Parteinahme dafür, dass Deutschland auf der Welt mehr zu sagen haben soll und offenbar ist beim Leser unterstellt, dass der das auch okay findet und schätzt, so Sonst würden ja Leute eine solche Zeitung nicht kaufen und sie nicht mit Zustimmung lesen. Ein kleines Fazit. Einige Argumente, die ich eigentlich im Fazit sagen wollte, habe ich vorhin schon mal erläutert, aber ich will das trotzdem am Schluss nochmal zusammenfassen. Der Ausgangspunkt der ganzen Tätigkeit der Presse, das habe ich ja gesagt, ist die Unzuständigkeit der Leute für ihre eigenen Lebensverhältnisse, die Tatsache, dass diese Lebensverhältnisse von vorn bis hinten durch die Entscheidungen der Politik und die Entscheidungen des Kapitals diktiert sind und dass der Mensch im Wesentlichen die ziemlich trostlose Aufgabe hat, sich in diesen Verhältnissen einzurichten und ihm das nicht immer unbedingt leicht fällt. Und die Presse arbeitet sich jetzt allen Ernstes an der durchaus kunstvollen Aufgabe ab, diese Alleinzuständigkeit der Politik nicht etwa in Frage zu stellen. Könnte man ja erstmal denken, Kritik ist eine Infragestellung der Alleinzuständigkeit der Politik. Kritik ist ein Standpunkt, der sagt, nein, ich will nicht, dass allein von den gewählten Regierenden über mein Schicksal entschieden wird. Ich will selber ein Wörtchen dabei mitzureden und darüber entscheiden, was mit mir passiert und warum. Die Presse, wie es sie heute gibt, arbeitet sich allen Ernstes daran ab, diese Alleinzuständigkeit zu bekräftigen, zu unterstreichen, dass es auch so sein muss, dass bei aller Unzufriedenheit letztlich die Entscheidungen über die Lebensverhältnisse und die Ziele der Politik bei denen ist und bleibt, die rechtmäßig gewählt sind und dazu deswegen ermächtigt sind und das Recht haben. Und der Leser, der Bürger wird dazu angehalten, sich genau auf diesen Standpunkt der Meinung zu stellen, den ich am Anfang erläutert habe, also genau diese Trennung zwischen entschieden wird woanders, entschieden wird nach Gesichtspunkten und Kriterien, die zunächst mal mit meinen Interessen gar nichts zu tun haben, sogar zu denen im Gegensatz stehen. Das ist die eine Sache. Sich ein Urteil darüber bilden, theoretisch darüber nachzudenken, ist eine andere. Und das eine hat mit dem anderen erstmal tatsächlich nichts zu tun. Diese Trennung ist eine praktische, immer wieder neu herzustellende Sache. Und wer sich an diese Trennung nicht hält, ist übrigens in unserer Gesellschaft auch sofort Gewalttäter. Weil man Kritik äußern darf, hat sie praktisch folgenlos zu bleiben. Das ist die Botschaft, die insgesamt dann unterm Strich rauskommt. Und das ist insofern eine sehr passende und sehr angemessene Art und Weise, das umzusetzen, was ich einleitend darüber gesagt habe, worin Meinungsfreiheit eigentlich überhaupt besteht. Die Wege und Methoden des Sich-Einmischens in der Politik sind alle rechtlich vorgegeben. Man darf wählen, man darf demonstrieren, man darf Leserbriefe schreiben. Was auf diesen Wegen nicht erreichbar ist, ist dann eben auch nicht möglich, geht nicht, ist nicht vorgesehen. Und inhaltlich heißt das, das ist die Verpflichtung auf diesen Unsinn, den ich auch von der Uni her kenne, der sich konstruktive Kritik nennt, ein Widerspruch an sich. Kritik ist erstmal ein Einwand gegen etwas, was es gibt oder was man erfährt. Und ob das dann konstruktiv wird oder nicht, was dann hinterher rauskommt, das hängt eben vom Inhalt der Kritik ab und hängt davon ab, was dann praktisch daraus folgt. Aber gleich von vornherein zu sagen, wenn einer bloß die Klappe aufmacht, muss er schon darauf achten, dass seine Kritik auch ein positiver Beitrag zum Gelingen dessen ist, was er gerade kritisieren will, ist der Sache nach ein Unsinn und eine Gemeinheit gegenüber jeder Kritik, die die Verhältnisse nicht in Ordnung findet. Schade, müssen Sie schon gehen? Ja, viel Spaß nochmal. Okay, Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke sehr. Es war sehr inhaltsreich und erkenntnisreich. Dankeschön. Gut, dann lasse ich es damit mal bewenden und alle Ergänzungen und Fragen und weiteren Beiträge, da haben wir dann ja noch vielleicht ein bisschen 20 Minuten Zeit für. Ja, natürlich. Aber eigentlich gibt es ja seit über Ja, das meine ich eben nicht, sondern ich wollte gerade sagen, wenn man sich überlegt, wie passt denn das jetzt zusammen, Meinungsfreiheit und Berufsverbot, dann meine ich, passt das so zusammen, nicht in dem Sinne von, ich finde das in Ordnung, sondern wieso ergänzen sich die beiden Sachen? Wenn Meinungsfreiheit das Recht ist, eine folgenlose Auffassung zur Politik zu äußern, dann ist jeder Übergang von der Meinung in einen praktischen Standpunkt, der heißt, ich will aufgrund dieser Meinung auch was ändern, und dann interessiert mich bei diesem Interesse an Änderung auch erstmal gar nicht die Frage, ob ich das darf, sondern dann interessiert mich erstmal der Inhalt meiner Kritik. Natürlich muss ich mich erstmal an die Erlaubnisse und Verbote halten, sonst lande ich vielleicht irgendwann mal im Gefängnis. Aber dann interessiert mich der Inhalt der Kritik und die Frage, ob ich sie äußern darf, und die Frage, was ich dann dafür tun darf im Rahmen dieses Gemeinwesens, ist eine Sache, die hat erstmal mit dem Inhalt der Kritik nichts zu tun. Die Berufsverbote beziehen sich ausdrücklich auf Leute, von denen der Staat sagt, dieses Gebot der Trennung zwischen Meinung und Praxis haben sich die Mitglieder dieser Partei, KPD, DKP, nicht gehalten. Die haben, statt immer bloß folgenlos zu sagen, das passt mir nicht, das passt mir nicht, gesagt, wir organisieren uns politisch in einer Organisation, die, zumindest war das die Selbstdefinition auch der DKP, langfristig auf die Überwindung der bestehenden Gesellschaftsordnung zielt. Und da hat der Staat gesagt, ja, solche Leute haben im Staatsdienst nichts verloren. Weil die machen ja gerade das Gebot der Meinungsfreiheit nicht. Die gehen allen Ernstes zu weit, zu sagen, aus ihrer Kritik soll was folgen. Und zwar etwas, was nicht heißt, ich sage dann wieder denen da oben, was sie besser machen sollen, sondern eins, die sagt, ich habe eine grundsätzliche Einwände gegen die Art und Weise, wie hier überhaupt Wirtschaft gemacht wird, wie hier überhaupt mit den Leuten umgegangen wird. Und ich kann mir eine Gesellschaftsordnung vorstellen und eine Gesellschaftsordnung zum Ziel setzen, wo das anders geht und wo es den Leuten dann hinterher besser geht. Ja, da täuschst du dich leider. Die sind nicht verfassungswidrig. Die Verfassung erlaubt nicht dem Bürger. Es hat sogar das Bundesverfassungsgericht mehrfach höchst amtlich entschieden, die Verfassung erlaubt nicht dem Bürger, ein Systemfeind zu sein. Das erlaubt sie ihm schlicht und einfach nicht. Aber niemand darf aufgrund seiner politischen, religiösen oder sonst wie Anschauung bevorzugt oder gemacht. Anschauung. Ja. Und Anschauung ist was anderes als, steht auch übrigens schon im 129a Aufruf zur Gewalt, Anschauung ist was anderes als, das machen wir jetzt mal. Anschauung ist, was wir machen. Da überlassen wir die Entscheidung der geltenden Rechtsordnung und den geltenden Zielen und Zwecken. Was wir so zur Welt denken, da herrscht alle Freiheit. Das ist erlaubt, ja. Kommunismus als Weltanschauung, nämlich als folgenloses Bild einer schöneren Welt, darf jeder machen, kann immer dicke Bücher drüber schreiben. Alle, die kleine Ergänzung sehr mit dem Verfassungswidrigen, das auch vorsichtig sein. Der Widerspruch dessen, was ganz am Anfang zur Meinungsfreiheit gefallen ist, das ist schließlich eine Instanz, die erlaubt dir logischerweise etwas, was der Sache noch selbstverständlich sein soll. Ich meine halt nicht irgendwas. Dann sagt die Instanz prinzipiell auch, nach welchen Bedingungen, nach welchen Grundsätzen, die erlaubt wird, von dir ausgeht. Das kannst du an der Verfassung selber so feststellen. Es gibt keinen einzigen Punkt, wo der Staat sagt, er erlaubt was, oder er verbietet sich was. Niemand darf ihn und so weiter, verbietet er ja angeblich sich was. Keiner dieser Artikel hört damit einfach auf. Dann geht immer weiter. Einschränkungen sind nur zulässig aufgrund eines Gesetzes. Das steht bei der Meinungsfreiheit, das steht bei Freiheit der Verfolgung und so weiter. Darum gibt es bei der Niemöller Verfolgung seit 1954 die Einschränkung bezüglich der alten Nazis, seit 1956 bezüglich der alten KPD und so weiter. Bei der Meinungsfreiheit auch Missbrauch der Meinungsfreiheit, wenn es einer nicht als dieses Ding benutzt, wie es vorgesehen ist. Aber die Verfassung hat sich eben Ja, ob du das Blöde ist bloß, dass die Frage gar nicht davon abhängt, ob man das einsieht. Verstehst? Das ist irgendwie, das ist ein bisschen widersprüchlich, das ist ein bisschen widersprüchlicher an deiner Position. Die Verfassung gibt einen Rechtsrahmen vor für das, was der Staat tut und will und macht und das, was der Bürger tut, auf der Grundlage tut und will und machen darf. So. Deswegen gibt es Vorschriften, das war jetzt eben das Beispiel, die in die Form gekleidet sind. Ich als politische Gewalt, das sind die Grundrechte, lege mir im Umgang mit meinen Bürgern Schranken auf. Das könnte einem sowieso schon mal verdächtig vorkommen. Es könnte einem deswegen verdächtig vorkommen, weil die politische Gewalt, die das tut, sagt, es hängt von meinem Willen ab, wie weit diese Beschränkungen, die ich mir auferlegen, gehen. Dann stellt sie in regelmäßigen Abständen, beim Asylrecht ist es übrigens ja ganz klassisch gewesen, stellt sie in regelmäßigen Abständen fest, die Rechtslage, die sie sich bisher geschaffen hat, aufgrund der Verfassung, passt nicht zu neuen Interessen, die die Politik entwickelt hat. Dann sagt die Politik nicht, oh Scheiße, Verfassung darf ich nicht, sondern die Politik sagt, können wir da nicht mal eine kleine Verfassungsänderung machen? Dann gibt es eine lange Diskussion, ein Hin- und Hergezerre, dann kommt die Zweidrittelmehrheit zustande oder auch nicht, dann wird eben an den entsprechenden Verfassungsartikel ein kleiner Anhang drangehängt, wo gesagt wird, ab sofort ist das, was gestern noch verfassungswidrig war, verfassungsgemäß. Und das mal eben. Deswegen ist die Verfassung kein guter Berufungstitel für Leute, die an den Verhältnissen hierzulande was zu ändern haben, weil das, worauf du dich da berufst, ist doch eine, steht übrigens gewolltermaßen zur Disposition von denjenigen, die sagen, was sie als die Verfassung dieses Landes haben wollen. Und ist die Vorstellung, die Verfassung gewährt uns, ne, Rechte gegenüber dem Staat und die stehen irgendwie bombenfest und da kann der hinten und vorne das nicht ändern, die blamiert sich einfach an dem praktischen Umgang, den der Staat selber mit dieser Verfassung betreibt und blamiert sich übrigens letztlich dann an sowas wie der Notstandsverfassung, wo der Staat dann endgültig sagt, ach, nur übrigens im Kriegsfall, ne, ist das sowieso alles, kann man das sowieso alles vergessen, weil da sind ganz andere Notwendigkeiten angesagt. Da ist auch das Privateigentum jetzt nur sehr bedingt gestützt, da kann man Leute auch ohne Gerichtsurteil einsperren. Das behalten wir uns aber für Lagen vor, wo es wirklich unbedingt notwendig ist. Da würde ich nicht herkommen und sagen, das ist doch da gar nicht unbedingt notwendig. Sondern ich würde sagen, ja, daran sieht man eben, wie relativ erstens diese Freiheiten sind und zweitens, dass sie offenbar auch gar nicht dafür geschaffen worden sind, dass diejenigen, die sie wahrnehmen, einfach tun und lassen können, was sie dürfen, was sie wollen. Das ist richtig. Ja. Dass er sich jetzt nicht mehr dran hält, finde ich unter aller Sau. Der Staat hat sich an diese Verfassung zu halten. Das sind die, wie willst du ihn denn dazu zwingen? Die Gesetze sind dafür da, dass sich die Bürger dran halten müssen. Aber die Verfassung gewährt einen Bürgerschutz gegenüber dem Staat. Das tut sie halt nicht. Also kann ich auch meiner eigenen praktischen Erfahrung sagen, ich glaube nicht so gut. Der Staat und der macht die Verfassung selber. Und der sagt ja nicht, einerseits möchte ich eigentlich die Leute scheiße machen, aber jetzt will ich nicht selber. Also wenn das will, dann macht das und nicht, dann ist das. Aber ja, ist ja nicht, also dann. Also wenn wir. Ich bin vielleicht ein Beispiel, vielleicht können wir das Zeug noch weiterreden, das wäre das Thema Menschenrechte. Du bist aber der Auffassung, wenn es Menschenrechte wären, die geben sie, das hat der Mensch halt. Da bräuchte es überhaupt einen Staat, der sich zum Subjekt ihrer Gültigkeit machen müsste, den sie einfach gelten. Also reden wir sofort über ein Verhältnis von Guten und Willen. Aber zu deiner Verfassungsmöglichkeit, vielleicht nur zum Beispiel, es gibt ja wunderschöne Sachen, die heute in den Nachrichten. Es gab früher ein Selbstbewusstsein und eine Propaganda der BRD. Man könnte schon daran sehen, was im Unterschied zur BRD als Rechtsstaat die DDR für ein Unrechtsstaat ist. Die kriegt es gerade fertig, eigenen Bürgern die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Etwas, was beim Rechtsstaat wie der BRD undenkbar wäre, weil es der totale Verfassungsbruch wäre. Der deutsche Staatsbürger kann seine deutsche Staatsbürgerschaft nicht verlieren. Höchster Verfassungsbruch. Heute war ein Gerichtsurteil, weil der Lage anders ist. Jetzt stehen massenweise Ausländer zum Einbürgern an. Fällt Politikern auf. Oh, hoppla. Da machen wir unsere Zettel, wo die alle möglichen Formen ausfüllen müssen, und dann kriegen sie vielleicht irgendwo einen deutschen Pass. Das sind viele, weil wer weiß, was da passiert. Wenn wir jetzt ernstlich den Standpunkt wahr machen, dass die dort ihre Staatsbürgerschaft nicht mehr verlieren, dann müssen wir ja extrem vorsichtig sein. Zack, haben sie irgendeinen gefunden, der seit 15 Jahren in Deutschland lebt, vor 8 Jahren eingebürgert wurde. Und wo sie entdeckt haben, dass der damals bei der Einbürgerung arbeitslos war, aber auf dem Zettel angegeben hat, der auch Beschäftigung. Und haben es durchgezogen, bis vor das Verfassungsgericht, da musste keine Verfassungsänderung machen, weil eine Uminterpretation des Verfassungsgerichts vollkommen lang. Und dann sagt das Verfassungsgericht, dieser Artikel, die Staatsbürgerschaft ist kaum abzuerkennen, gilt uneingeschränkt, es sei denn, das hat auch nicht bei der Erteilung der Staatsbürgerschaft gelogen. Bums, ist er denn los? So leicht geht das, so locker. Der Staat hält sich an die Verfassung. Wie sollte er das anders? Ich wollte noch mal was zu dem Argument erkämpft sagen. Also es stimmt übrigens, dass viele Leute für die Menschenrechte gestorben sind. Ich würde ein bisschen vor der Emphase warnen, mit denen du das Argument erzählst. Viele Leute haben für viele Sachen gekämpft, wo ich hinterher sagen würde, das hätten sie mal lieber lassen sollen. Und ich bin der Auffassung, dass es hat ja nach der Französischen Revolution noch so ein paar Aufstände gegeben. Ne? Also die 48er Revolution in Frankreich und die Tage der Kommune ebenfalls in Frankreich. In Deutschland hat sich da nicht so viel getan. Und in diesen Bewegungen hat der sogenannte dritte Stand, nämlich die damals entstehende Arbeiterschaft, ziemlich korrekt festgestellt, dass Freiheit, Gleichheit, Eigentum und das Freiheit, Gleichheit, Eigentum ist das, was die Französische Revolution erstritten hat. Dass Freiheit, Gleichheit, Eigentum für eine ziemlich große Masse von Leuten keine besonders angenehmen Lebensbedingungen schafft. Der Sache nach hat die Französische Revolution Freiheit, Gleichheit und Privateigentum durchgesetzt. Dass sie für Brüderlichkeit, dass sie das Ideal des Eigentums in der Fassung Brüderlichkeit erzählt haben, will ich ja überhaupt nicht bestreiten. Aber die Verfassung, die sie tatsächlich erkämpft haben, hieß nicht Freiheit, Gleichheit und alle haben einen gleichen Anteil an gesellschaftlichem Reichtum, sondern Freiheit, Gleichheit und freie Verfügung über privates Eigentum. Das ist das wirkliche, objektive Resultat der Französischen Revolution. Und da haben diejenigen, die zunächst mal auf der Seite der Revolutionäre gegen den Feudaladel gekämpft haben, ziemlich schnell gemerkt, dass es ein gemeinsames Interesse zwischen Arbeiterschaft und Bourgeoisie in der Sache des Eigentums schlicht und einfach nicht gibt. Und deswegen ist ja auf Grundlage dieses Kampfes ja auch die sozialistische Bewegung entstanden. Ja. Also, bitteschön, die Menschenrechte blamieren sich. Ich habe übrigens nicht gesagt, die sind scheiße, sondern ich habe gesagt, das war nicht mein Argument, sondern mein Argument war, sie sind eine sehr passende Form der Gewährleistung von Rechten für eine Gesellschaft, die ökonomische Beteiligung der Leute an der Gesellschaft gerade nicht eine ist, dass jeder gemäß seinen Bedürfnissen Anteil hat an dem, was gesellschaftlich erarbeitet wird. Gleichheit ist keine zweckmäßige und brauchbare Forderung für Leute, die unter Verhältnisse gestellt sind, wo sie gar nicht gleich sein können, weil ihnen einfach die ökonomischen Mittel fehlen. Also warum soll man dafür sein? Wir müssen gerade über Vorschlag, wir machen eine Auswanderung, wir trinken gehen und dann müssen wir auch noch weiter diskutieren. Ja. Warst du da nicht klar? Okay. Also, ich habe viel mehr gesagt.